In irgendeiner Sendung hätte ich gesagt, ich muss jetzt meine Koffer packen und nach Mallorca fahren, bei einer Übergabe an einem Dienstag. Und am nächsten Sonntag hatte ich dann aber schon wieder Blue Moon und da hat er sich echt gefragt, wie denn das sein kann und ob ich ein Lügner bin oder er nun. Und er hat halt vor seinen Freunden, derjenige, der den Brief geschrieben hat, hat vor seinen Freunden halt behauptet, dass ich in Mallorca bin, dann hatte ich aber doch Sendung. Also eigentlich ging es darum, dass du nach Mallorca fährst, soweit ich mich erinnern kann. Du hast gesagt, dass ich nach Mallorca fahre? Oder du hast das gesagt? Nee, ich weiß nicht mehr. Weil du doch neulich in Mallorca warst und ich dich wegen deiner Mallorca-Bräune gehänselt habe. Ich war nicht in Mallorca. Wurde mir in einem Brief auch gleich unterstellt, dass ich jetzt häuslersche Mallorca-Bräune hätte wahrscheinlich nach meinem Urlaub. Das also, ist klasse. Ach so, das ja. Auch. Also das stimmt alles nicht jedenfalls. Und wir können uns auch nicht mehr daran erinnern, um den Brief zu beantworten. Aber du bist jetzt schon, Johnny, was der wir hier sagen, sitzt, ja? Was wir hier sagen, kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Und es kann auch sein, dass wir es gar nicht sind. Das ist ein bisschen wie im Cyberspace. Ja. Ja. Das ist aber das Schöne am Radio. Ich so letztens Videokonferenz, erst nur Text, kommt so, ich bin eine junge Blondine, 25, gut gebaut. Und ach, und das warst du, der das geschrieben hat? Nee, das warst du. Kommt auf einmal dein Bild. Ich so, na, da stimmt da was nicht, ungefähr alles. Quatsch. Nee, nee. Was denn? Na, was denn? Ich denke, du wolltest gerade erzählen. Icke neulich im Cyberspace. Nee, nee, es war nur so eine Randbemerkung. Bist du denn eigentlich regelmäßig anzutreffen bei hier im, wie heißt denn das immer? Planet Forum bei CompuServe? Nee, nicht so regelmäßig. Eigentlich viel zu wenig regelmäßig, muss ich zugeben. Ich hab neulich, klasse, ich hab mich eine Stunde lang mit jemandem unterhalten, der mich angequatscht hat. So. Also jetzt nicht Internet, über Computer. Sondern CompuServe. CompuServe. Aber irgendein ganz abartet Forum. Irgendwo ganz woanders. Games oder irgend sowas. Go Games. Und dann bin ich noch ein Bier trinken gegangen mit dem. Ach. Das ist doch prima, oder? Quatsch, aber echt? Eine Stunde oder anderthalb Stunden hin und her geschrieben? Echt? Ja. Mann, der, und dann ist ja dachte ich, jetzt habe ich aber einen Durst. Und dann sagte, war eine Frau, sie hat aber auch einen Ach Durst. Ach so, ich wollte gerade noch fragen. Nee, das war nicht schlecht. Also, Gianni, unterstell mir da nicht immer. Das war ein geschlechtsunabhängiger Durst. Ja. Und wir haben dann da gestanden und schön Bier getrunken. Und uns gefreut, wie seltsam die Welt doch ist. Ja. Und dann haben wir uns jeder getrollt. Naja, das ist ja völlig okay. Das ist eine tolle Geschichte. Kannst du mir dein Lachen eben erklären? Ja. Weil ich dachte so, Mann, der Kuttner ist doch nicht so, wie ich dachte. Und so, dann spricht ihn so ein Typ an und dann sagt er nach einer Stunde, komm, wir gehen ein Bier trinken. Aber hab ich nicht gesagt, komm, wir eben ein Bier trinken? Also das hat sich nee, das hat sich ergeben. Ist klar. Ja, nee, ist vor allen Dingen habe ich auch nicht erwartet, dass die irgendwie aus Berlin sei oder irgend sowas, sondern wenn du da im Dings irgendwo triffst. Hier so eine Stunde auf Englisch so, and where are you? So nach einer Stunde. Hello, my name is Jürgen. Ja, ja. Nee, aber es ist eine schöne Geschichte. Es gibt ja doch so naja, wollte ich gerade sagen, ist dir sowas schon mal passiert? Mir ist eine ganz komische Geschichte passiert im Internet, beziehungsweise, nee, nicht im Internet, sondern auch auf CompuServe, was auch eine sehr, sehr schöne Geschichte war, finde ich, und auch so eine meiner ersten Begegnungen mit wirklichen Menschen da, weil ich brauchte, es geht um Technik, geht um Computerkram, ich brauchte irgendwas für einen Computer, was es in Deutschland noch nicht gab zu dem Zeitpunkt. Ein Modem für einen tragbaren Computer, war in Deutschland noch nicht erhältlich und ich brauchte das aber, weil ich verreisen wollte und ein Modem mitnehmen wollte und so weiter. Und hab halt einfach nur gefragt in so einem Forum, also jetzt egal. Kann man denn von Mallorca aus, kann man da auch? Mallorca ist kein Problem, du. Mallorca CompuServe Nummer. Kannst du mal mit dem Mallorca Scheiß lassen? Ja, danke. Wo war ich jetzt? Ach so, genau. Und hab gefragt, was das Ding jetzt in Staaten gerade kostet, weil ich brauche es dringend und würde dann eventuell versuchen, das drüben zu bestellen. Und dann kriegte ich einen Tag später, war eine Mail in meinem Postfach, wo nur drin stand, ja, es ist unterwegs und ruf mich mal an. Ich sitze in, was war das, Washington, dass wir das mit der Bezahlung irgendwie regeln. Und das Ding war am nächsten Tag per UPS irgendwie bei mir an der Haustür. Da hat ein Typ das Ding losgeschickt, dieses Modem, weiß nicht, so $200 war das, hat das losgeschickt auf dieses Posting hin einfach und hat mir vertraut, dass wir das irgendwie regeln, dass ich also nicht mit $200 da stützen gehe. Ach, das ist ja super nett. Das war eine super tolle Geschichte und ich habe den dann natürlich angerufen und habe gesagt, leck mich. Nee. Habe ihn angerufen und wir haben das dann geregelt und so, voll nett. Und der kam dann irgendwann mal nach Deutschland, ein Jahr später oder so, war eigentlich in Hamburg, kam er nach Berlin und wir haben uns getroffen. Richtig netter Typ. Ah, gut. Ja, tolle Geschichte. Ja, im Grunde auch auf ein Bier verabredet. Nur, dass es ein bisschen länger gedauert hat und sein Weg etwas weiter war. Ja, langes. Ja. Ja. Schön. Fährst du eigentlich noch in Urlaub? Dass ich jetzt weißt, wie das mal vor mir aussieht? Wie vor dir? Na, wenn du im Urlaub bist, dann sendet doch jemand anders hier. Ach so, ja. Dann ist ja auch wahrscheinlich die Musik tendenziell leicht anders. Und ich wollte ja, irgendwann würde ich schon gerne noch wegfahren, aber ich bin nicht so ein richtiger Urlauber. Ich finde das immer blöd, wenn man irgendwo hinfährt und nichts zu tun hat und so blöd da rumliegt oder steht. Ein bisschen Stühlchen, Mensch. Ja. Gut, Anna, dann bist du also immer da. Ja, außer wenn ich weg bin. Ich wollte ja immer mal mit dir zusammen in Urlaub fahren, das sollten wir mal machen, als Hausaufgabe. Ja, wollen wir das mal machen? Mhm. Machen wir. Irgendwo nach schön nach Amerika. Genau. Nach schönen Amerika. Oder? Mhm. Wo könnte man noch so hinfahren? Na, eigentlich müssen wir erst nach Amerika oder erst nach Russland und dann Amerika oder sowas. So ein wie nennt sich das? Abenteuerurlaub. Nee, wie heißt denn das so? Ach, egal. Ich bin ein bisschen durch irgendwie. Fährst du manchmal alleine, ganz alleine in Urlaub? Ich habe jetzt nur noch zwei Fragen, die mich wirklich interessieren. Man, du kannst ja gleich gehen. Draußen, die Schwester steht schon, die nimmt dich gleich in Empfang und hilft dir die Treppe runter. Nee, ich habe ja Krücken. Was war die Frage? Bist du schon mal richtig alleine in Urlaub gefahren? Nee. Nee? Nee. Ach, und willst du das eigentlich machen? Ist eher so ein Armutszeugnis, ne? Wieso? Na, weil ich muss schon zugeben, dass ich nicht alleine in Urlaub fahre, weil ich das eigentlich doof finde, alleine in Urlaub zu fahren. Und weil ich, glaube ich, auch nicht so richtig der... stimmt auch. Ach, findest du nicht, dass man manchmal mal ein bisschen Besinnung not tut? Ja, doch, ja? Nee, eigentlich, ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so der alleine Mensch, aber es stimmt nicht, ich bin schon gerne ab und zu alleine. Aber vielleicht nicht so richtig am Stück und dann auch noch unter lauter Leuten, denen ich mich nicht richtig mitteilen kann und die ich nicht verstehe. Das finde ich eigentlich am schlimmsten. Also wäre praktisch nur ein deutsch- oder englischsprachiges Land angesagt. Ja, also eher Schwarzwald. Also Schwarzwald Österreich. Zum Beispiel, da haben wir beides. Ja. Ne, Österreich, ja, da habe ich ja schon wieder Probleme. Und gibt es noch so Sachen, wo du unbedingt hin willst? Na klar, ganze Welt halt natürlich. Ich würde unheimlich gerne mal nach Japan. Ja, Japan finde ich auch, glaube ich, noch interessant. Einfach nur, weil ich glaube, das ist ein Schock, da hinzukommen. Und das möchte ich mir schon mal antun. Und auch, ja, weiß ich nicht, alles, Afrika, bla, klar. Ich war bisher nur so aus so... Also Russland, Amerika, England, Frankreich nicht mal richtig. Spanien, nee, auch nicht Spanien, Portugal, Griechenland, Dänemark. Wo warst denn du schon überall? Überall. Überall. Sachenland? Ja. Ja. Ja. Schwarzwald? Nee, da war ich noch nicht. Siehst du? Das ist ja unsere deutsche Heimat, die kenne ich natürlich überhaupt kaum. Dann könnten wir da zum Beispiel mal gemeinsam Urlaub machen. Man muss ja nicht lange sein, so 1-2 Stunden reichen. Erzgebirge. Ey, wie so eine tolle Stadt ist Görlitz. Ich war neulich in Görlitz. Was hast du denn da gemacht? Vorgelesen. Ach so, ist klar. Und dann, aber das ist toll. Also, aber das Harte, es liegt voll an der polnischen Grenze, war früher mal eine ganz, ganz reiche Stadt, ist jetzt aber absolut Zonenrandgebiet, voll abgebrochen alle, da ist irgendwie nichts mehr los. Görlitz, das kenne ich nur vom Görlitzer Bahnhof. Siehst du? Ja. Du musst mal zum Görlitzer Bahnhof gehen und so eine bis EMA Endstation mieten und ein bisschen Görlitz. Ey, aber da stehen ganze Straßenzüge Südosten. Fast in Polen, ganze Straßenzüge leer, wunderbare Häuser. Im Grunde fragt man sich, warum die hier immer alle Haus besetzen und da unten stehen die Häuser leer. Ja, genau, und hier sind die Wohnungen so teuer und da unten total leer. Und tolle Stadt, sieht wirklich schick aus, weil die im Krieg irgendwie überhaupt ja nicht zerstört wurde. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du ziehst da hin, dann würde ich dich echt selten besuchen. Oh ja, man braucht auch arschlange hin. Ja. Ja. Das ist natürlich ein Nachteil. Das ist echt ein Nachteil. Außer natürlich, man arbeitet in Görlitz. Dann ist es nicht so lange. Also dann braucht man nicht so lange dahin, meine ich. Meinst du, dass wir ein Außenstudio in Görlitz aufmachen? Nee, aber kann sein, dass du einen anderen Job machst. Und wenn man da arbeitet und lebt, dann sind die Wege auch nicht mehr so weit. Willst du mich unbedingt aus dem Radio raushaben? Nein, überhaupt nicht. Wieso habe ich den Eindruck gemacht? Was würdest du machen, wenn du nicht Radio oder Fernsehen machen würdest? S-Bahnhof Prenzlauer, alle stehen Zigaretten verkaufen. Ach, Quatsch. Weiß ich nicht. Ich habe mir da immer nie Gedanken gemacht, das ist immer so passiert. Von daher habe ich auch immer riesig Schwein gehabt. Hm. Ich habe mir eben eine Arbeit gesucht, das war nach der Uni, und dann ist die Arbeit immer zu mir gekommen. Was war das? Das war im Künstlerverband, im DDR-Künstlerverband. Was hast du da gemacht? Da habe ich, naja, das war so ein klassisches... Also Zigaretten okay. verkauft. Nee, das war schon... nee, das war so klassische DDR-Betriebsamkeit, Bürokratie-Betriebsamkeit. Also man hatte eigentlich nichts zu tun, außer einen Drittel des Tages so war mit sich selbst irgendwie beschäftigt. Musste irgendwas Briefe schreiben und Briefe lesen und wieder weiterheben und was ablegen und so. Das war völlig Schwachsinn. Und dann habe ich mir selber irgendwie Arbeit organisiert, weil dann war da irgendwie älter und dann habe ich irgendwelche jungen Kunstwissenschaftler mobilisiert. Und die sollten dann immer in der Szene kicken, was so an interessanten Ausstellungen läuft. Und dann bin ich immer per Dienstreise, bin ich dann auch immer zur Ausstellungseröffnung gefahren. Das war klasse. Klasse. Immer in Leipzig rumgelungert, ein bisschen gekickt so. Ausstellungseröffnung ist ja auch attraktiv. Ja. Ja, stehen immer schöne Frauen rum mit roten Mündern und kurzen, schwarzen, engen Röcken. So, ja, dass man von den Bildern leicht abgelenkt wird. Aber hab auch immer noch einen Blick auf die Bilder. Ja. Doch, ja. Ja. Ja. Na, das ist ja nicht so schwer. Also auf der einen Seite hast du, also nee, ist doch relativ schwer. Auf der einen Seite hast du ziemlich unbewegliche Gegenstände, die dann an der Wand hängen. Und die Frauen wuseln ich, ja so rum. Ich wollte gerade sagen, ja. Und dann zack, dann kommst du doch, du gehst ganz schön auf die Augenmuskulatur. Das geht, das, der, vor allem, du musst ja auch anders richtig, fokussieren, richtig ne? Richtig strenge bei ja. mir in der Schläfe. Das, deswegen kommen die Frauen. Ja, voll ausgebildete ja. Augenmuskulatur. Ja, das ist ein anstrengender Job, ne? Ich hab's schon gehört. Jörg, ich hab uns wieder eine schöne Musik mitgebracht. Was denn? France Gall. France Gall, ja. Schön. Und die beschreibt im Grunde so. Sag mal, spielst du die andere auch noch, diese Single? Die spiele ich auch noch. Wie, ah, die heißt, die ist sowieso, die ist total hirnrissig. Also ich meine, man kann ja mal viel Freude an der Ost-Pioniermusik haben. Guck dir zum Beispiel mal das Cover an. Das Cover? Ja. Das Mädel meinst du, das gefällt ja gut, oder was? Manuela. Ja. Findest du schick? Das ist total schick. Und vor allen Dingen, das Kleid ist ein Modell aus der Star-Boutique Manuela. Das ist Modell 4171. Ey, und guck dir das Modell mal an, also das Kleid. Das tragen die jungen Menschen noch wieder heute. Heute wieder, meine ich. Ja. Ich bin nicht so richtig guck konzentriert. Guck dir aber auch mal die Frau an. Sag mal. Ja, die. Worauf guckst du zuerst bei einer Frau? Viele gerne tragen. Ich würde die nicht tragen, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ob es denn schon am Platz schwer? Oh Mann, Junge, echt. Ne, sag mal, worauf guckst du zuerst bei einer Frau? Na, weiß ich nicht. Heute ist ja totaler Terror. Heute ist man ja gezwungen, immer auf den Bauchnabel zu gucken. Weil die alle da gepierst sind. Und das macht ja keinen Sinn, ein Piercing am Bauchnabel, wenn man es nicht sehen kann. Von daher rollen die Mädels alle ihre T-Shirts hoch. Und jeden immer so erhoben, dass er ungefähr in meiner Augenhöhe sind. Ja? Es ist doch schön, klein zu sein. Ne? Also insofern tragen die mir immer... Nee, jetzt ohne Sommer und ohne Piercings, sag mal. Augen. Ah nee, das klingt aber auch so kitschig, wa? Sag lieber was anderes. Na, ist okay, wenn es kitschig klingt. Du, das nee, hilft bestimmt. Augen? Also, in die Höhe, wo du gerade deine Hand hältst, sind nicht die Augen, Jürgen. Zumindest nicht bei deiner Größe. Ist schon klar. Okay, nee, erzähl weiter Augen, ja. Da kommst du jetzt nicht ran von der Hand her, aber. Naja, und dann wird der Blick langsam müde und schlaff und fällt runter langsam. Ja, oder? Dann kannst du so die ganze Zeit hochkicken, immer geradeaus. So? Ich brauch ja nicht hochgucken. Nee. Sag mal, ich gehe hier noch als Dwarf vom Sender. als Zwerg. Ein Modell aus der Star-Boutique Manuela, Modell 4171. Ist echt prima, wa? Und auf der anderen Seite, das ist ein Helikopter US-66 und auf der anderen Seite wird Monopoly erklärt, das Spiel. Ach. Ja, ist auch völlig debil, oder? Da singt die von dem Spiel. Und weißt du, was der Hammer ist? Na? Weißt du, wer Monopoly mitgeschrieben hat? Mitgeschrieben? Ja, mitkomponiert. Ach so, nee, werden. Michael Holm. Ach, wirklich? Ja. Ach, guck mal, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, wa? Allerdings. Mann, oh Mann, da verdient er sich heute wahrscheinlich immer noch dumm und dämlich. Holmi, echt? Ja, und wir sitzen hier und sind nur dumm und dämlich, ohne Verdienen, Kacke. Naja, stimmt ja so. Alles stimmt nicht. Nein. Nee. France Gall. Ja. Ein Lied für uns, glaube ich. Was die Kleine wieder für uns singt. Kannst du nochmal so quietschen? Das ist sehr schön. Manchmal, wenn ich schnell genug rede, dann höre ich jetzt selber noch, weil ich sage, und dann freue ich mich um. Aber quietschen nochmal so, das habe ich noch nie von dir gehört, das ist schön. Quietsch mich nochmal an, bitte. Ja, offen, wenn ich das noch dreimal mache, dann kommt gleich hier vom ORB die Merchandise-Abteilung und macht so einen kleinen Gummihändchen aus mir. Fritz, nur echt mit der Kuttner-Quietsche. Ja, kann passieren. Nee, falsch, hier ist er. Ja, mach mal Franz Gall und ich sag schon mal Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. So soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ey, die waren übrigens beide so um die 1,50, wa? Will ich noch mal sagen, ja? Ich dachte ja eigentlich, dass wenn du sagst, es ist ein Song für uns, dass ich so von Goethe... Genau, und so du von Bonaparte. Ja, aber es geht ja nicht immer nach Größe. Ja, ein bisschen dicklich. Bonaparte eher so ein bisschen dicklich, bisschen... Nee, Goethe ein bisschen dicklich. Echt? Findest du? Ja, finde ich. Ein bisschen Mut, ein bisschen Geist. Trifft doch auf uns beide zu. Ey, der hat zum ersten Mal mit 30 mit einer Frau geschlafen, Olle Goethe. Sollte man nicht denken, ne? Ei. War der nicht eigentlich schwul, Goethe? Ja, Johnny, musst du noch 2 Jahre warten. Nee. Nee, nicht wirklich. Einer, der war deutscher Meister, doch zum Küssen viel zu scheu. Der andere war ein Casanova, dem zufolge auch nicht treu. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Wie geht's dir? Er ist Johnny Häusler und wohnt tut er in Berlin-Neukölln. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Oh Kinder, ich habe eben gleich voll einen Schreck gekriegt, habe gedacht, jetzt fange ich wieder so autistisch an, ruft keiner an. Nun bin ich ja aber doch beruhigt, dass hier, sag ich mal, die Nummer Warte, durch. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Ach, ich weiß immer nicht, ob man das versteht, man das, wenn die das sagen. Wenn sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ah, das ist ja seltsam. Da sagt die Telefonnummer auf, da legen gleich 2 auf. Aber vielleicht da ist dadurch David Albert. Weil sie davon aussehen, dass ich jetzt Nachrichten sind. Ist aber Quatsch. Hallo? Hallo? Oh Mann. Hallo? Hallo? Ah, das ist ein Funktelefon, du. Das hör ich doch. An der Frequenz. Hi. Hi. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Tag. Na? Na? Na, was los? Prima, alles. Und bei dir? Na? Na, no, bei mir auch. Und das wolltest du jetzt nur sagen? Nee, ich wollte eigentlich mit dir unterhalten eigentlich. Naja, aber da reicht's doch nicht, wenn man na prima alles so sagt. Also alles klar bei dir, oder? Bei mir ist alles klar. Das ist ja wunderbar. Gut, und bei dir ist auch alles klar? Ich wollte mal das Thema wissen. Ach so. Ja. Ach Mann, ich habe ja so ein schönes Thema, aber das Thema finde ich so gut. Na, ich doch auch bestimmt. Nee, aber dass ich das heute noch ja nicht verschleudern will. Sondern vielleicht erstmal einfach so eine Verlegenheitssendung machen würde. Ach so? Ja. Na, weil ich ja. Wie? Ist nie dein Ernst? Doch? Ey, komm, sag doch mal das Thema, ey. Ich ruf hier schon an. Ich strapaziere schon die Telekom hier die ganze Zeit. Naja, bist du ein Telekom-Pfleger? Nee. Nee. Na, siehst du, also ist das doch nicht ungewöhnlich, dass du dich strapazierst. Ach ja, von wo aus rufst du nur an? Aus Weißwasser. Aus Weißwasser. Ja, logisch. Ja, hast du denn wenigstens einen Gebührenzähler? Nö. Der Deutsche ist doch heute ohne Gebührenzähler nur noch ein halber Mensch. Meine Rechnung. Naja, dann musst du dich doch nicht aufregen. Nee, Mutti ist ja im Augenblick nie da. Naja, da musst du dich erst recht nicht aufregen. Also wenn sich jetzt jemand aufregen können dürfte, dann wäre deine Mutti. Ich will mich nicht aufregen. Ja, aber was du regst dich aber auf. Na, sag mal, merkst du überhaupt nicht, wie sehr du dich da aufregst? Ich reg mich überhaupt nicht auf. Ach, Kindchen. Ronny. Meiner. Erzähl doch nie. Jungchen. Setz dich mal. Lass mich doch jetzt. Ganz ruhig werden. Ronny. Ja? Hey, komm, sag mal. Vielleicht, dass da mal jemand von deinen Kollegen dann kalten Waschlappen holt. Nee, Ronny. Auf die zugegebenermaßen fliehende Stirn legt. Sag mal bitte das Thema. Hallo, wer ist denn? Gib mir mal da jemanden von deinen Helfern. Wie viel seid ihr denn da überhaupt? Gib mir mal da so einen Helfer. Ah, hallo. Wer bist denn du? Ich bin die Franzi. Franzi. Ist der, Ronny heißt der, oder? Ja. Ja? Der ist aber voll durch den Wind, hä? Ja. Also sag mal. Ich mach mich doch ohne so. Franzi, Franzi. Ja? Nimm mal an, du würdest jetzt hier im Radio stehen. Ja. Und ein schickes Radio machen, ja? Ja. So wie Icke. Ja, wie Icke. Kann man schon sagen, dass ich ein schickes Radio mache? Kann man sagen, gut. Ja. Würdest du dir da so Sachen hier fallen lassen, wie der ist doch nicht an Zelle? Nein, eigentlich nie. Eigentlich nicht. Da würdest du doch, dem würdest du doch erstmal hauen gleich, oder? Ja, aber bloß wenn man jetzt hier, wo du bist. Ja, vom Radio aus ist es ja ganz schwer. Darf ich die tun? Franzi, ja klar. Franzi. Okay. Ja? Franzi, könntest du mir einen kleinen Fallen tun? Echt? Einen richtigen Freundschaftsdienst? Ja, ja, was krieg ich denn dafür? In der Freundschaft, so Gefühle, Emotion, ich würde sagen, die Chemie stimmt zum Beispiel. Was? Ja, tune, eintunen könnten wir uns, sowas. Und darf ich mir dann ein Lied wünschen? Eher was Ideelles. Nee, aber ich würde dir dann ein Lied spielen. Ach so? Ja. Okay. Also sag mal, du bist aber auch eine Verhandlerin, was machst denn du beruflich? Ne, ich bist bin du Schülerin? Wa? Ja? Na klar. Naja, Noten feilschen und so, hä? Ja, sag mal, und jetzt zu meinem Gefallen. Hm? Ja, ob du dem Ronny mal eine knallen könntest? Ja, das mache ich. Na sag mal, ihr habt das aber irgendwie eine ganz stille... Nee, nur ein Schrei reicht da nicht. Man muss das doch klatschen hören, so. Warte. Ja. Das war in die Hand geklatscht. Franzi, du Scheiß, tschüss, kann ich auch nichts dafür. Nee, so gibt's nicht. Jetzt wird einfach... Jetzt spiele ich die Musik nicht für Weißwasser und nicht für Franzi, sondern nur für mich und nicht für die anderen. Alle, die nicht in Franzi heißen und die nicht in Weißwasser sind. DM Bob and the Deficits. Das ist eine tolle neue eine Platte, die gerade rausgekommen ist bei Crypt Records. Und ist irgendwie so ein komisches Country-Gröle, aber immer im Grunde durch die, wie heißt denn so ein Lautsprecher, den man vom Mund hält? Henning? Henning, du heißt Henning, wa? Mensch, Henning. Henning, wie heißt ein Lautsprecher, den man vom Mund hält? Ein Mikro? Nee, ein Polizeilautsprecher. Wie heißt denn so, das so da? Ach, Mensch, dann komme ich sofort nicht. Ja, nicht Megafon. Flüstert. Megafon, ja. Rock'n'Roll aus dem Megafon. Thank you. schon wieder 22.33 Uhr. Halleluja. Kurzmeldungen. Friedensappell. Die Vereinten Nationen haben heute alle kriegführenden Länder der Welt aufgefordert, während der Olympischen Spiele in Atlanta die Waffen schweigen zu lassen. Die UNO-Vollversammlung hatte bereits im vergangenen November eine entsprechende Resolution verabschiedet. Mission. Der US-Diplomat Holbrook hat neue Gespräche im ehemaligen Jugoslawien begonnen. Holbrook war maßgeblich am Zustandekommen des Friedensvertrages von Dayton beteiligt. Bei seiner neuen Mission geht es um die Entmachtung von Serbenführer Karadzic und dessen Armeechef Mladic. Beschluss. Die israelische Regierung will die Abriegelung der Palästinensergebiete lockern. Diese Entscheidung sei angesichts der wirtschaftlichen Notlage im Westjordanland und im Gazastreifen getroffen worden, sagte ein Militärsprecher in Tel Aviv. Konkrete Schritte wurden allerdings nicht angekündigt. Ankündigung. Der nächste Castor-Transport mit Atommüll soll Anfang November aus dem AKW Neckar-Westheim nach Gorleben rollen. Das bestätigte ein Sprecher des Kraftwerks. Ein Atomtransport im Mai musste von dem bisher größten Polizeiaufgebot in der Geschichte der Bundesrepublik begleitet werden. Tarifkonflikt. Die Verhandlungen für den Berliner Einzelhandel sind auf den 30. Juli vertagt worden. Die Angestelltengewerkschaft warf den Arbeitgebern vor, kein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Ab Donnerstag soll es in Berlin zu Warnstreiks kommen. Wetter. In der Nacht zunächst klar, 11 bis 8 Grad, morgen wolkig, später heiter, Temperaturen 17 bis 20 Grad. Verkehr. A10 zwischen Dreieck Oranienburg und Schwante, Stau aufgrund Brückenarbeiten. Nochmal A10 Richtung Dreieck Drewitz. In Höhe Teltow kommt es bis 4 Uhr früh zu Behinderungen durch Bauarbeiten. Der Verkehr wird mehrfach für kurze Zeit gestoppt. A111 in Fahrtrichtung Süd zwischen Autobahnkreuz Reinickendorf und Kurt-Schumacher-Damm. Vollsperrung wegen Fahrbahnmarkierungsarbeiten. Eine Zufahrt von der Antonienstraße ist ebenfalls nicht möglich. Umleitung über die A105. Berlin-Treptow. Der Sterndamm ist Richtung Grünauer Straße zwischen Tritschler Straße und Königsheideweg auf eine Spur eingeengt. Und Teltow, Vollsperrung der Rohlsdorfer Straße zwischen Rohlsdorfer Platz und Rohlsdorf, bitte weiträumig umfahren. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Helling Wächter. Weißt du, wie lange du jetzt geredet hast? Nee. 2 Minuten 15 Sekunden, sodass es jetzt genau 23.35 Uhr ist. Super. Yeah! Fritz präsentiert eine Heldin der Rockgeschichte, Patti Smith. Patti Smith live in Berlin, Dienstag, 30. Juli im Tempodrom. Präsentiert von Fritz. Und das hat jetzt auch schon wieder fast eine Minute gedauert, sodass es jetzt 22.36 Uhr ist. Haha. Mann, oh nee, oh ja, so. Gott, das wäre beinahe ins Auge gegangen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich spreche ja gleich ins Mikrofon. Ich dachte mir, jetzt werde ich erstmal richtig voll eine coole Musik bringen, die zum Beispiel von dieser Adidas-Generation wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr verstanden wird. Cool and Lazy. Ey, ist das nicht sau cool? Also Cypress Hill könnte vielleicht noch etwas anfangen. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Roll another one. Just like the other one. You've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. another one. Just like the other one. That one's just about burned to the end. So come on and be a real friend. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Everybody sing along this time. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Das widme ich jetzt jemanden. Das widme ich Wolfgang Neuss. Ich war neulich im Hanfmuseum. Das ist da am Mühlendamm. Da muss man mal hingehen. Das ist klasse. Der Höhepunkt ist, glaube ich, die olle Wandzeitung von Wolfgang Neuss. Die ist total prima. Und ansonsten steht ihm lauter so Kifferscheißdreck rum und dass man Säcke draus machen kann aus Hanf und Hosen und Schlafmittel. Das ist, und so eben. Hallo, jetzt weiß ich gar nicht, warum ich das gesagt habe. Ja, das ist schon, sag mal, du bist jetzt schon wieder mit deinem Autotelefon, oder? Was? Oh, Moment, im Telefon bist du ganz leise, ne? Das liegt aber an deinem Gerät. Ja, ist richtig. Was ist denn? Ist das mit Freisprechanlage? Nee, du. So vergesst habe ich denn auch nicht, ne? Aber du bist im Auto? Ja, Lieferwagen. Im Lieferwagen? Vorne oder hinten? Ach du, vorne. Denn man muss ja fahren, gell? Ja, naja, wie man hätte. Nee, ach Gott. Ach, ey, das ist doof, wenn man so lange jetzt da nicht im Radio war, dann fallen einem immer nur blöde Witze ein. Oder blöde Bemerkungen. Gibt da blöde Bemerkungen und blöde Bemerkungen. Was machst du denn in deinem Lieferwagen? Was lieferst du gerade? Ja, Ersatzteile aller Art, ne? Im Nightstar Express, ne? Im was für ein Express? Nightstar Express, schon dicker. Nightstar? Nee, Nightstar, also Nachtstamm sozusagen, wenn du das Deutsch haben möchtest. Stamm? Nee, Stern, das Ding am Himmel, weißt du, die Leute. Stern. Ach so, Nightstar Express. Ach, das ist deine Firma. Ja, genau so ist es. Ach so, dass wir gleich wieder ein bisschen Werbung gemacht haben. Wo ist denn der Stammsitz dieser tollen Firma? Oder das weiß ich nicht. Verstammsitz sind die Brüder Hellmann. Und wo die nur genau sitzen, kann ich dir nicht sagen. Das ist irgendwo drüben im Westen. Ne? Ja, aber du bist ja eher so ein Sachsen-Anhaltiner, oder? Genau so ist es. Ja? Und bist jetzt zufällig, hörst du jetzt so Quatsch und dachtest, wirst du mal anrufen? Ja, genau. Dachte ich mir eigentlich so, ne? Ach so. Und du weißt jetzt aber ja nicht, weswegen du anrufst, oder weißt du, weswegen du anrufst? Nee, eigentlich nicht. Nee, oder wolltest du jetzt so einen Familiensuchruf durchgeben? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich meine, wäre nicht schlecht. Familie habe ich nicht. Was soll ich deine Familie rufen und suchen, gell, ne? Naja, gerade wenn du keine hast, wäre Familiensuchdienst für dich das Richtige. Hättest du nicht vielleicht gerne eine Familie? So ein putziert Frauchen und eine kleine Tochter, mit der man dann abends Hopper Reiter spielen kann und so? Ach du, bei 12 Stunden Arbeitszeit bleibt nicht mehr viel Zeit für Familie. Naja, nee, aber da ist es doch gerade schön, wenn man dann abends noch was Warmes zu essen kriegt. Ach du, was Warmes zu essen kriege ich? Ich war jetzt nicht nach Auto, nicht, dass ich nicht mehr bei Muttern wohnen kann, ne? Ach, du wohnst noch bei Muttern? Ja, genau so ist es. Ach so, wie alt bist du denn? Hast du denn schon eine Fahrerlaubnis? Oh, Alter, immerhin 25, ne? 25? Ja. Wie lange willst du denn noch bei Mutti wohnen? Mit den ersten 25, wenn es noch überlebt. Ehrlich? Hast du wirklich fest vor? Warum nicht? Hast du so mit fremden Frauen, hast du einen Stammhut? Im Moment nicht, ne? Wieso im Moment nicht? Also meine ersten 25 Jahre dachte ich mir, nee, lass mal mit Frauen später vielleicht. Ja, eben. Ja, und hast du für die nächsten 25 Jahre noch was vorgenommen, was das andere Geschlecht betrifft? Was heißt hier vorhin, ne? Planen kann man völlig, klappen muss es denn, ne? Ne, das ist schon klar, aber sagen wir mal, steht denn deinerseits der feste Wille dahinter? Und also auch eine Aufmerksamkeit, dass zum Beispiel, dass du das erkennen würdest, wenn eine Frau dich jetzt einladen wollte? Ah ja. Oder wenn die dir zuzwinkert? Das erkennt man schon, ne? Das Problem ist, dass halt die... Bist du sicher, dass du das erkennen würdest? Ja, klar. Wann hast du denn das letzte Mal erkannt? Wann hat denn das letzte Mal eine Frau zugezwinkert, aus deiner Perspektive? Ach Achso, ich war schon seit 5 Jahren nicht mehr zur Diskothek, ne? Seit 5 Jahren nicht mehr? Richtig. Und wenn ihr da zwinkert, sind es jetzt Politessen, oder? Du sagst es. Ach, das ist ja ärgerlich. Eben. Und hast du dich dann schon mal versucht, mit so einer Politessin zu verabreden? Ach, nicht im Dienst waren die Damen immer, ne? Wie bitte? Nicht im Dienst waren die Damen dann immer, ne? Ach so, na, da kannst du doch darauf verweisen, dass du auch im Dienst bist. Ja, ja, ja, ja. Und dann steht da 1:1. Ach, das ist ja blöder. Na, wann hat dir denn das letzte Mal eine Frau zu dir zwinkert? Oh, du, da war ich noch jung und unschuldig. Da habe ich noch keine Ahnung drauf von jetzt, ne? Also wenn man jetzt ganz ehrlich sein sollte, vielleicht so ganz so jung bist du nicht mehr, aber klingst noch relativ unschuldig. Ja, ja, korrekt, korrekt. Ja? Ja. Mensch, aber das ist doch auf die Dauer auch ein bisschen deprimierend, oder? Ja, ich bitte dich, ne? Naja, aber sagen wir mal jetzt immer noch nachts, wenn man sich umdreht, dann irgendwie nach jemandem zu greifen und dann in der Wolle vom Teddy zu landen, ist doch auch ein bisschen blöde mit der linken Hand, oder? Ja, du kannst ja etwas tiefer setzen, das hilft ab und zu, ne? Die Hand etwas tiefer setzen? Ja, ja. Ja, klar kann man das, aber das ist jetzt auch nicht das, was ich direkt meine. Ja, ja. Also ich meine, das verwehrt einem ja dann auch keiner, selbst wenn man einen Ring am Finger trägt. Ja, ja. An der Hand, die man dann tiefer setzt. Ja, ist richtig. Ne? Ja? Ja, jetzt das Beziehungstechnische. Wie gesagt, da fällt erstmal die Zeit für, ne? Ja, weil bei 12 Stunden Arbeitsdienst hast du nicht viel Zeit und am Wochenende bin ich mit der Kumpel so noch weg, also von daher jetzt... Ach so, na das erklärt ja dann doch ein jetzt. Ja, du musst da vielleicht mal ein bisschen dich mit den Kumpels zurückhalten. Ach ja, nur wieder, ne? Na ja, warum denn nicht mal, sagen wir mal, in die Flotte ins Heimatkundemuseum gehen? Ja, und da so nachdenklich stehen, sagen wir mal, vor der Gründungsurkunde von Lauchhammer. Und vielleicht jetzt warten, bis eine nette Lauchhammerin ankommt. Von wo kommst denn du eigentlich genau? Ja, sagen wir mal so, der nächste größere Ort wäre Gölden oder besser, je nachdem, welches von beiden du kennst. Ne? Ach so, und dann Gölden wäre schon der größere Ort. Was? Wie heißt der größere Ort? Dessau oder Köthen, je nachdem. Ach, Dessau oder Köthen. Ja, na, das ist doch ein bisschen größer. Ja, wie heißt denn dann der kleinere Ort? Elsnick. Elsnick? Ja. Elsnick ist aber ein toller Name. Wie viel Einwohner hat's denn da? Irgendwas über die 700, ne? Oh, das ist ja nicht so üppig, wa? Wenn man jetzt denkt, ist vielleicht wahrscheinlich, der wird doch 1:1 besetzt sein, euer Ort, oder? Oh, schwach, du. In meiner Klasse waren wir 20 und davon waren 16 Jungs für Mädchen, ne? Hei, ei, ei, ei, ei. Also im Grunde 4:1. Ja. Bei 700, Mensch, da kommst du ja auf knapp 200 Frauen nur, sagen wir mal 180. Oh, und dann ein Drittel nach oben fällt weg? Und ein Drittel nach unten, da bleiben ja ungefähr nur noch 60 Frauen übrig. Ja, du sagst es nicht. Ei, da herrscht ja dann doch ziemliche Gedränge bei euch wahrscheinlich. Ja, ja. Oh, das ist ja blöd. Und dann musst du wahrscheinlich doch immer in den nächstgrößeren Ort fahren. Ja, eigentlich meistens nach Köthen, ne? Nach Köthen? Ja, ins Feld. Aber da ja dann mit deinen Kumpels. Ja, naja, denn das ist immer noch das Problem, da hinten mit dem Auto, ne? Da bist du immer noch ein bisschen abhängig bei den anderen, ne? Ja. Ja, das sind immer deine Sachen, ne? Aber du hast aber selber ein Auto. Ja, klar. Ach, aber die sitzen, die fahren immer bei dir mit? Ja. Mensch, dann sei mal mutig, fahr mal immer alleine los. Oh, ja, ey, und dann so cool oben beim Hemd. Hast du Hemden so, manchmal normale Hemden mit so Knöpfen dran? Ja, ja. Und bist du jetzt aber auch so ein Typ, der, sagen wir, oben den obersten Knopf zumacht? Den lässt du schon offen? Ja, den lässt du schon offen. Um dass du ein bisschen sportlicher rüberkommst? Oh, mit meiner Bio sieht man nie sportlich aus, ne? Ach so, naja, das kann ich ja jetzt nur nicht wissen. Ja, ist richtig. Ach so, sodass es dann vorne dann doch ziemlich spannend. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, sodass dann also an dem Hemd auf jeden Fall 2 Knöpfe offen sind. Der ganz oben und einer in der Mitte, ja, ungefähr. Ach ja. Ei, das Blöde. Und entsteht da manchmal auch so über dem Gürtel bei dir dann so ein Dreieck? Ach so. So, wo das Hemd so ein bisschen auseinanderkrakt und man dann das Unterhemd sieht? Und da wird halt hier unten eingetauert, ne? Ach, und dann hängt der Bauch? Nee, zieh lieber ein Unterhemd an. Daran ist es bisher gescheitert wahrscheinlich. Aha. Du musst dir ein Unterhemd anziehen und irgendeine Maßnahme ergreifen, die das Dreieck vermeidet. Vielleicht hast du das mit den Abstand, der dann zwischen den Knöpfen, der wahrscheinlich zu groß ist, zwischen dem letzten Knopf, der noch über dem Gürtel ist, und dem Knopf, der dann schon in der Hose weiter tiefer ist. Aha. Ja, den man nicht mehr sieht. Ja, dazwischen ist ja, also zwischen diesen Knöpfen ist ja dann kein Knopf mehr. Ja, ja. Und an der Stelle musst du eine Sicherheitsnadel drin machen. Ja, die dann da die Hemdenteile links und rechts beide zusammenhält, sodass diese hässliche Dreiecksbildung überm Gürtel vermieden wird. Ja, ja. Das erhöht die Attraktivität ungemein. Ungemein, ja. Ungemein. Das mache ich eigentlich weiter von Lode, fällt das nämlich weg mit den Knöpfen, ne? Was machst du? Man trägt lieber eine Nummer größer und schon fällt das nicht mehr so auf. Ach so. Und in welchen Farben? Eher so lila, grau, lila, grün, die Kombination? Schwarz. Schwarz? Ach, schwarz ist ja gut. Schwarz ist ja auch abträglich. Richtig. Und die Hose, welche Farbe hat die dann? Na, passend zum Pullover. Auch schwarz? Ja, ja. Ey, na, da siehst du doch aber verdammt cool aus. Ja. Und die Koteletten bei dir, wie hoch? Sind die eher höher ein bisschen oder hängen die ein bisschen weiter runter so? Also ohne Koteletten, normaler Schnitt, ne? Ganz ohne Koteletten? Ja. Nee, ganz sieht auch nicht schön aus. Ach, du musst sie vielleicht so ein bisschen unten bis zum Ohransatz. Nee, du, das sieht nicht gut aus, wenn du Brille hast, ne? Da hängen die Dinger immer über der Brille drüber weg. Und, Ach, na jetzt, nein, ich meine doch jetzt nicht die Koteletten vom Haupthaar, dass die so lange runterzotteln sollen. Nee, das sieht ja eklig aus. Nee, was so Bartwuchs ist, wenn der Bart hoch zum Kopf wächst. Ja, da schlängelt der sich ja so am Ohr vorbei. Aha. Und dass du dann da ungefähr einen Schnitt machst, wo das Ohr unten ansetzt. Aha. Also nicht Ohrläppchen, wenn du jetzt zum Beispiel zu lange Ohrläppchen hast, dann sieht es natürlich auch blöd aus. Dann siehst du gleich so Elvis-mäßig aus. Ja, ja? Der fette Elvis. Das bringt's auch nicht. Ja. Sondern so ein bisschen Mittel. Ah, ja. Ja. Ach, da, Mann. Ganz alleine auf der Autobahn, der Junge. Olle Werkzeuge hinten. Zu Hause Mutti und der Teddy und am Wochenende die Kumpels. Neigt man nicht dazu, dann doch ein bisschen unglücklich zu sein? Nee. Nee? Fall, ne? Du bist ja nicht unglücklich? Nee, richtig voll zufrieden? Und gibt nicht mal so Momente, wo du deprimiert bist und traurig? Die sind so selten, du, die kannst dann immer hinterzählen. Ah, oh, ist ja beneidenswert. Was? Ja, irgendwas mache ich falsch. Vielleicht sollte ich auch zu große Pullover tragen. Ey, danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, danke. Wie hast du denn überhaupt geheißen? Wie heißt denn überhaupt? Ja, Thomas, ne? Thomas. Ja. Thomas. Ey, das ist aber ein toller Name. Thomas, dann komm schön nach Hause. Ja, ne, das dauert noch ein Weilchen. Morgen früh um 8, wenn ich Glück habe. Wieso? Ich denke, du fährst nach Hause. So weit ist es doch nicht weg zwischen Dessau und Köthen. Nee, du, ich bin hier gerade kurz vor Magdeburg. Ach, und wo fährst du jetzt hin? Na ja, nach Altenwedding. Und von Altenwedding fahre ich wieder nach Kostitz. Von Kostitz fahre ich dann meine Ausrolltour. Ja, und da bin ich dann um 8 Uhr runter, also wenn ich Glück habe, ne? Ach, wo über... Da bin ich von zu Hause ausgefahren, ne? Ach, und dann schläfst du da auf dem, wie heißt denn das dann, auf dem Bock? Nee, ach nee, sind doch bloß 12 Stunden, ne? Ach, die fährst... Ich bin schon früh wieder zu Hause, ne? Die fährst jetzt straight durch. Naja, die 12 Stunden fahre ich jetzt ein Stück, ja. Super. Na dann fahr noch schön. Ja, okay. Und hör noch schön zu, aber irgendwann bricht der Sender, glaube ich, ab. Ja, ist richtig. Dann musst du dir ein anderes Radioprogramm suchen. Ja. Hast du schon ungefähr eine Vorstellung, was du dir da suchen wirst? Radio SAW, die sind hier bei jedem am stärksten, ne? Welches Radio? SAW, Sachsen-Anhalt, bitte. Ach Gott, oh, das klingt ja auch ein bisschen gruselig, oder? Ja, es geht. Ein schönes Nachtprogramm haben sie. Ja? Ja. Naja, dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Nachtprogramm von der Sachsen-Anhalt-Welle. Okay. Tschüss. Tschüss. Na, da sagt er nicht mal Tschüss, der Junge, du. Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Kai. Wer bist du? Der Kai. Der Kai? Ja. Haha, wie alt bist denn du, Kai? Ich bin 15. 15? Ja. Wie alt ist denn deine Mutter? Oh Gott, da muss ich mal rechnen. Ich glaube 40 oder so. 40? Hm. Wann ist denn die dann geboren? 56. Ja. Dann hat die so ihre Jugend und Kindheit 66, 67 bis 70 ungefähr gehabt. Ja, genau. Sag mal, wenn jetzt zum Beispiel so Märchenfilme, Kinderfilme im Fernsehen kommen, guckt die immer manchmal noch? Ah, nee, eigentlich nicht. Bist du sicher? Ja? Bist du sicher? Boah, ziemlich. Nee, bei Kai denke ich immer an Schneekönigin. Ach so. Kennst du den Film? Nicht so richtig. Nee, mit Kai und Gerda? Ja, da gibt's ja auch ein Buch drüber, ne? Ah ja, aber das ist ja als Film so beeindruckend, wo er dann das Eisherz hat, olle Kai. Und seine Gerda ja nicht mehr lieb. Ach, das ist richtig traurig. So, dass man direkt betroffen werden möchte. Und weißt du, woher du deinen Namen hast? Also so Vorbilder gibt's ja nicht so viele, die Kai heißen, wa? Nichts, was ich wüsste, ne. Kennst du irgendeinen berühmten Kai? Kai Pflaume. Wer ist denn Kai Pflaume? Den kenne ich ja auch. Woher kenne ich denn den? Naja, das ist ein komischer Moderator, der. Ah, na aber nach dem wirst du doch hoffentlich nicht benannt sein. Hoffentlich nicht. Ich meine, als ich benannt wurde, war der wahrscheinlich noch gar nicht so berühmt. Ja, wie alt wird denn der sein? Ja, 30 oder so. 30 minus 15, aber der selber 15. Die nach 15 Jahren benennt man seine Kinder, nicht wahr? Ich glaube nicht, nee. So, Kai, von wo rufst du an? Aus Berlin. Berlin? Mhm. Das ist ja praktisch. Ist ja da nicht so weit weg. Kai. Ach so, ich wollte fragen, ob ich in den letzten, ich war ja 4 Wochen nicht da. Merkst du, ich hab, dass ich ein Profi bin, was so unterhalten betrifft? Ja. Ja, ist ja, guck mal, Telefon ist ja total schwierig, weil man sieht den anderen ja immer nicht, ne? Ja. Da fällt er weg, Mimik fällt weg, Gestik fällt weg. Mhm. Ja, und so habituelle Äußerungen mit dem Körper jetzt irgendwie, dass man die Schultern fragend hebt zum Beispiel. Ja. Also all das bricht ja weg, von daher muss man sich am Telefon dann anders unterhalten. Und dann sage ich manchmal Sachen und erwarte dann so eine Gegenreaktion. Hm. Und darum habe ich jetzt gesagt, ich bin ja 4 Wochen nicht da gewesen und dann hast du aber sehr schön hm gesagt. Hm. Ist dir das aufgefallen? Ja. Das ist aber auch wichtig, dass man hm sagt an der richtigen Stelle. Ja, also. Ja, wenn einem was anderes nicht einfällt. Oder wäre dir jetzt was anderes eingefallen? Naja, ich hätte sagen können, was für ein Urlaub was? Das wäre auch gut gewesen. Eine Gegenfrage, die so leicht Interesse heuchelt, aber nicht unbedingt beantwortet werden muss. Jetzt jedenfalls war ich ja 4 Wochen nicht da. Ist dann was, war denn toll was los in den letzten 4 Wochen? Och nee, eigentlich nicht so. Ich meine, eine Vertretung da einmal. Tommy Wosch war da einmal da. Ach Gott, na der richtet doch die Sendung auch immer hin, oder? Ja, also. Ei. Hat da wieder Anrufer gewatscht? Ach, dafür bewundere ich ihn ja mal so. Anruferbeschimpfung, das traue ich mich ja mal nicht, aber oft liegt's mir auch auf der Zunge. Er macht das da einfach mal, ist doch bestimmt ganz lustig. Wie bitte? Ist doch bestimmt ganz lustig, das auch mal zu machen. Aber ich bin ja im Watschen nicht so sattelfest. Außerdem ist der einfach auch größer und eine andere Gewichtsklasse. Ja, wenn der jetzt, sagen wir mal, einem Betroffenen begegnet draußen in der Kneipe, dann braucht er sich bloß noch ein bisschen aufpumpen und ein bisschen Luft holen und schon ist der Betroffene ganz ruhig und versucht ein sachliches Gespräch. Ja, nehmen wir an, ich würde in solcher Art Betroffenen begegnen. Ich würde auch versuchen zu pumpen. Aber ich glaube nicht, dass ich dann noch in ein sachliches, nüchternes Gespräch mit denen kommen würde. Sondern ich hätte wahrscheinlich gleich die, hätte der Aufforderung gegenwärtig zu sein, wollen wir nicht mal kurz rausgehen. Und du bin ich ja kein kurzer raus hier. Und dann verhält man sich ja doch anders zum Anrufer. Ja, jetzt zum Beispiel zu dir. Ich lege doch nicht näher, als dich zu watschen. Mensch, du bist aber echt voll einsichtig. Naja, ich meine. Ja, wie fandest du denn eben den Song? Don't bother that. Wie? Für die heutige Adidas-Gesellschaft vielleicht nicht so passt. Ja, aber du bist ja selber eher ein Adidas-Gesellschafter, wa? Nee, eigentlich nicht so. Nee? Aber wie fandest du den Song denn? Ja, so ein bisschen alter Cowboy reitet durch die Wüste oder so. Mann, oh Mann. Hast du aber ja nicht verstanden, wovon die singen? Ja, von. Rumkiffen oder so irgendwie. Ja, olle Kiffer. Ja. Ja? Dass man nicht so Bogart-mäßig das Ding verqualmen lassen soll, sondern zügig weitergeben. And roll another one. Ist doch aber große Musik, findest du nicht? Ja, ich meine für frühere Zeiten vielleicht, aber. Ey, das ist für heutige Zeiten. Nenn mir mal heute Musik, die da noch mitkommen kann überhaupt. Also ja, gibt schon ein paar, aber sag mal. Queen. Queen? Ja. Ah, damit kommen die ja nicht mit. Ah, ich finde schon. Ah, Quatsch! Meinst nicht? Nein, hör doch mal rin. Ey, das ist doch so lazy. Verstehst du das, was ich meine, wenn ich sage lazy? Ja. Ja? Und wenn ich sagen würde, total cool, wie würdest du das übersetzen? Nimm mal, du wärst Dolmetscher? Völlig kühl. Nee, das, siehst du, da sieht man mal, wie schwer das ist mit dem Englischen oft, wa? Ja, stimmt. My friend. Queen. Nee. Ey, das ist Filmmusik. Ach so? Ja. Easy Rider. Mhm. Ist eine tolle Platte, so gleich Hendrix drauf. Hendrix müssen wir nachher auch noch spielen. Ah, toll, ne? Ich weiß nicht, mein Geschmack direkt ist es nicht. Ach, und du bist aber auch kein Mensch, der, sagen wir mal, aufgeschlossen ist auf Sachen, die man nicht kennt? Doch, eigentlich bin ich neuem gegenüber recht aufgeschlossen. Ja? Ja. Ah, oh, das ist eine tolle Platte. Musst du mal kicken, wenn du irgendwo so einen Second-Hand-Laden siehst. Steht vorne, wie der Film heißt, Easy Rider drauf und dann ist es eher so blau. Ja, ich weiß nicht. Ey. Kaufe ich mir lieber Queen. Queen? Ja. Naja, gut. Ich meine, ich bin ja nur kein direkter Queen-Hasser, aber mit so einem Song. Mensch, Kai, was machen wir jetzt hier aus dem angebrochenen Abend? Ja, ne, da sind wir beide froh, oder? Ja. Jetzt sieht ja gleich another one. Ja, kann nicht lange, oder? Another one. Ui, ey, wenn man mit Kopfhörer hört, da geht ihr auch voll durch den Kopf durch, another one. Denn Kai, danke ich dir erstmal für deinen großen Anruf. Ja, ist okay. Tschüss. Ja, tschüss. Ach, prima Musik, du. Ich bin ja oft so verliebt in meine Musik. Wie findest du die Musik? Oh, und du? Hallo? My friend. Guck mal, ich bin in der Warteschleife. Hör auf, nicht sprechen! Hör auf! Mann, hör auf, ey! Hey, das ist der Hörer. Hört euch das an, Kinder. Hallo. Ey, Mann, hör auf, du kommst ja zu. Wie viel schreibst du dazu, ey? Er ist ja Wucht Kuttner. Er macht den Kühlschrank zu, ey. Das muss der Dosenöffner aufmachen. Wird das essen? Mal mach den Kühlschrank zu und den Schrank da hoch, ey. Komm, ey. Warum denn? Ich tue es. Ja, hör mal. Mach doch keine Scheiße, ey. Na, mach das auf, ey. Na, warum denn? Wo ist denn hier ein Öffner? Na, da im Schubfach, Mann. Du bist doch blöd, ey. Voll, wo soll ich denn was finden? Das hier. Richtig. Das hier ist das Richtige. Das ist für rechts und links. Für rechts und links hält das was. Ja, das macht einfach hier drauf. Wie denn? Und dann drehst du es drum. Ey, servus, hallo. Hey, Kinder, was macht ihr denn da, sagt man? Hallo. Kuttner. Ja. Wer war denn da? Die rennt gerade in meiner Wohnung hier rum und die will ja. Wer war denn da im Kühlschrank eben? Ja, nee. Wer? Janette Thilo aus Weißwasser hier, die will gerade den Dosenöffner aufmachen, die hat das gerade so eingeschaltet. Sag mal, ist denn die Mutti nicht da? Nee, Mutti ist nie da, die kommt erst morgen wieder. Wo ist die denn? Ach, die ist bei meiner Oma. Oh, Kinder, ey, da geht's aber ein Weißwasser drunter und drüber, oder? Na, das kann man hier so sagen. Das konnte man eben genau verfolgen über 3 Minuten. Hm, was? Das konnte man eben sehr genau verfolgen über 3 Minuten, ach, was da bei euch los war. Oh, ja. Entschuldigung, da möchte ich mich jetzt hier entschuldigen, bitte. Nee, brauchst dich ja nicht entschuldigen. Ich wollte einfach mal dokumentieren, Alltag in der Küche in Weißwasser. Na, das hat jetzt ganz Berlin gehört? Na, Jans Berlin und Jans Brandenburg. Oh, war ja, ey. Und teilweise hörst du ja bis Dresden. Bis Dresden? Ja, also eure Kühlschrank-Zankereien sind teilweise jetzt wahrscheinlich morgen auch in Dresden Stadtgespräch. Ja, im Auto habe ich nämlich Fritz O gehört. So, also Richtung Dresden bin ich gefahren. Da habe ich die Love Parade verfolgt. Im Auto die Love Parade verfolgt? Hm, richtig, aber mein böser Vati, der hat immer umgeschalten auf PSR und so. Auf Radio PSR. Oh ja, PSR ist ja dann doch dein. Dann ist es doch ein böser Vati. Der ist so ein räudiger Sender, mein böser Vati, ey. Den habe ich ganze Fahrt verflucht, habe ich den. Ja. Auch der Milch reicht mir. Und bitte, du bist jetzt wieder der Ronny? Nee, ich bin Uli. Du hast mich dann voll falsch verstanden. Ach, du bist aber der Pseudo-Ronny quasi. Ja, Pseudo, hast ja recht. Ja. Kann ich mal bitte das Thema erfahren, bitte? Hab ich doch schon gesagt. Oh. Ja, ihr müsst da nicht vor dem Kühlschrank rumstehen und euch zanken, sondern ein bisschen zuhören. Die wollten kochen bei mir, aber... Ey, Ronny. Uli. Uli. Dann heißt es ja Uli. Uli, richtig. Siehst du. Ey, Uli, ich will mich doch jetzt aber ja nicht mit dir unterhalten. Warum nie? Du bist aber intelligent, habe ich festgestellt. Ja, aber das ist eben... Aber da ist... Na, da war jetzt so eine riesen Lücke klafft. Ey, komm, sag mal das Thema bitte. Dann sag ich was zu deinem Thema und dann darfst du auflegen. Ja, das Thema ist, was denn jetzt los war in der letzten Zeit so? Ach so, an meinem Kühlschrank? Ich muss mich... Nee, das ist nicht das Thema, sondern in den letzten 4 Wochen. Weil man ja als immer das Gefühl hat, dass man was verpasst. Ach nö, ich hab nichts verpasst. Wenn du was verpasst hast... Ja, siehst du, aber ich hatte das Gefühl. Du warst am Urlaub, oder? Ja. Ja, und? Was hast du da verpasst? Naja, ich weiß ja, das will ich gerne rauskriegen. Achso, na, ich weiß doch nie, was du verpasst hast im Urlaub. Nee, nicht im Urlaub, was ich hier verpasst habe. Achso, ne. So, aber du kannst mir da keine, außerdem bin ich ja kein Weißwasseraner, du kannst mir jetzt überhaupt ja keine weiterhelfen. Ich hab ja Fritz-Conny reingekriegt im Urlaub. Uli. Ja, hier? Jetzt machen wir erstmal Schluss hier. Tschüss. Okay, dann rufen wir da nochmal an. Tschüss. Nee, bloß nicht. So, und jetzt müssen wir erstmal außerdem den Zusammenschnitt richtig von der letzten Sendung machen. Das vermutlich großartige Hörspiel, das in diesem Fall wieder David geliefert hat. Und jetzt muss ich hier aber einen Knopf drücken. Der ist gedrückt. Und schon geht es los. Jürgen Kuttner auf Reisen. Ach, eine Hitze, ey. Echt, ey. The heat of the airport. Ich glaube, wir sollten uns langsam mal entscheiden, wo wir eigentlich hinfliegen. Aber manchmal bin ich ja voll schnell, ey. Also? Baden-Baden, meinetwegen. Baden-Baden, Baden-Baden. Sehe ich jetzt aber keinen Flug dahin. Castrop-Rauxel. Castrop-Rauxel. Auch nicht. Neuruppin. Ludwigsfelde. Ach Mensch, das gibt's da nicht. Und nicht außerdem ein bisschen weiter weg? Ach, eine Hitze. Guck mal da zum Beispiel. In einer Viertelstunde geht ein Flug nach New York. New York. Und hier, guck mal, in einer halben einer nach Sydney. Ja. Oder... Mensch, guck doch jetzt auch mal mit hier. Mann, die lass nicht weit einfallen in der ARD, du. Ja, die Sendung heißt Flugplanmonitor. Ja. Guck mal hier. Ach, das ist ja interessant. In 60 Minuten. Eine Stunde ungefähr. Ja. Nach Miami. Das wäre doch was, oder? Toll. Also da ist bestimmt schönes Wetter. Wetter ist ja doch immer sichere Terrain. Schöne ja. Frauen. 2:30. Schöner Strand. Für 4 Wochen. Und du kannst dein Englisch ein bisschen aufbessern. Schön. Ne? Actually. Ja. Verstehst du das? Eigentlich schon. Actually. Gut. Kaufen wir 2 Tickets nach Miami. Aha. Okay? Was? Wie bitte? Okay? Ja. Okay. Jetzt muss ich hier bloß mal den Schalter finden. Ach, da vorne rechts. Ach, kick mal hier an. Aber kein Geld verschütten, ja? Ja. Ich warte dann hier. Danke, vielen Dank. Bis gleich. Zack, da werden wir Miami. Das ist schön. Herrlich. Könntest du so sagen. Mach ich auch. Ach, eine Hitze, ey. Ja, schwer an Strand am besten, ne? Baden. Aber erst das Gepäck ins Hotel bringen. Naja. Schönes Zimmer. Actually. Telefon. Hallo. Call has been interrupted. Wer ist denn dran? Ist ja toll, sind ja fast amerikanische Verhältnisse, Sie oder? Sie auf, damit Sie wieder erreichen. Wer ist denn dran? Jetzt hat sie aber wirklich voll interrupted. Da hat sich bestimmt jemand verfehlt. Komm, lass uns zum Strand gehen. Ich habe eben Anruf aus Amerika gekriegt, hast du gemerkt? Ich kaufe dir auch ein Eis, wenn du dich ein bisschen beeilst. Das ist ein Vorschlag. Dann lass uns jetzt mal gehen. Super. Ach Mensch, eincremen müssen wir uns noch. Wieder so sexuelle Duftstoffe? Was? Between the legs. Sonnencreme, meine ich. Sag mal, geht's dir nicht gut? Ach, eine Hitze, ey. Hier gibt's auch nicht mal einen Ventilator. Ich bin jetzt hier richtig Shishi im Kopf hier heute. Das ist vielleicht auch ein bisschen so das Jetlag. Ja. Ja. Lass uns mal zum Strand gehen. Wey! Na, gefällt's dir? Total heiß, total voll. Ja, ist halt Hochsaison. Und wer sitzt neben mir? Kenn ich nicht, wer ist denn das? Ich bitte Sie hiermit um die Hand Ihrer Tochter. Oh, naja, ist halt... International. Eben. Mensch, wäre doch jetzt schön, wenn man die Tochter dabei hätte. Hättest du da mitnehmen können. Ach so. Hast du ein Funktelefon? Nee. Was soll ich denn jetzt machen? Weiß nicht, baden gehen vielleicht. Ich hab doch Rückenschmerzen. Ja, wahrscheinlich. Mir tut total mein Kreuz weh. Ach komm. Actually. Mike, wollen wir ihn reinschmeißen? Oh, aber selbstverständlich, wa? Aber nicht wehtun. Nee, Fische füttern fordert viel Verstand. Fische? Genau. Hi. Ja, muss ja nicht immer am Ende der Nahrungskette sein, ne? Nee. Wann, tu, es rie. Tschüss. And next week we will see how Kuttner could flee from the sharks of Miami. Hang up the motherfucker. Everybody here in the Raven K. It's happened to be feeling absolutely okay. Rolling some joints, checking out the points. Getting very drunk in the days of point. Ring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-dong. Let us get some hits from the motherfucking bong. Ring-a-ling-a-ling, ring-a-ling-dong. Let's get some hits from the motherfucking bong. Ah! Sekunde der pädagogischen Belehrung. Hier zu meinem Strandkorb hin. Dort hab ich meinen Boy mit einem Kuss berührt. Da sagte er, ich hole dich im Notfall auf vom Mond. Helikopter, US Navy 66. Damit muss aufgeräumt werden. Helikopter, US Navy 66. Auch damit muss aufgeräumt werden. Helikopter. Kinder, Kinder, das war Manuela, die so prima aussieht und so einen Schwachsinn singt. Vielleicht können wir nachher sogar noch Monopoly hören. Hallo. Oh, hallo, ja. Wer bist denn du? Ja, hier ist Kai. Ich habe gerade, ja, Harald Schmidt geguckt. Deshalb. Du bist aber ein anderer Kai. Ja, der andere Kai vorhin, der hatte ja ein Idol gesucht und deshalb rufe ich jetzt an. Ja, und dem ist nur Kai Pflaume eingefallen. Ja. Und jetzt wolltest du dich anbieten als sein Idol? Genau. Ja, ehrlich? Ja. Wie alt bist denn du? 17. Oh. Welchen Anlass sollte Kais Mutti gehabt haben, ihren Sohn nach dir zu benennen? Oh. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, im Alter von 2 Jahren kannst du ja wahrscheinlich jetzt noch nicht auf ein erfülltes Leben mit, sagen wir mal, verschiedenen Heldentaten zum Beispiel und einer gewissen Vorbildfunktion zurückblicken. Ja, ich bin zum Beispiel am Sonntag geboren worden. Bin ein Sonntagskind. Ja, und war das anstrengend für dich? Du siehst, meine ironische Frage stellt von vornherein klar, dass es ja offensichtlich nicht deine Leistung war oder dass ich zumindest unterstelle, dass es nicht deine Leistung gewesen sei. Na, ich habe ja noch einen Tag gewartet. Ich wollte ja, eigentlich sollte ich ja schon am Sonntag geboren werden. Wer hatte dir gesagt? Das haben die Ärzte gesagt. Der Arzt, und da hast du gleich zivilen Ungehorsam geübt. Genau. Ja? Und ihr dacht, du willst ja mal ein aufrechter Demokrat werden? Ja. Kommst du einen Tag später? Genau. Wie aufrechte Demokraten das tun? Eigentlich rufe ich ja auch bloß an, um mir dein Konzept anzueignen. Was für ein Konzept? Mit Hörern zu sprechen, die eigentlich nichts zu sagen haben. Ich bin ja kein Hörer. Nee, du sprichst aber heute Abend hier mit Hörern, die eigentlich nichts zu sagen haben. Und das finde ich eigentlich ganz originell. Von wem? Von dir. Ach so, ja, von den Hörern ist es nicht so originell, oder? Nee, das stimmt, ja. Ja, und du selber, würdest du dich da jetzt in die Reihe der Hörer, die nichts zu sagen haben, einreihen? Ja, so ungefähr. Ja, aber du versuchst das Beste draus zu machen. Ja. Und du hast sicher das Gefühl, dass es dir gelingt? Was mir gelingt? Ja, das Beste draus zu machen. Ja. Ja. Finde ich, Nee, denke ich nicht jetzt mehr. Denkst du jetzt nicht mehr? Nach der Pause jetzt eben von 3 Sekunden, da denke ich jetzt nicht mehr. Ach, da übernimmst du dann aber auch sofort meine Wertung. Mhm. Ach, das ist ja interessant. Da habe ich ja wahrscheinlich doch einen Einfluss auf junge Menschen. Ja, bestimmt. Ja, und wenn ich jetzt sagen würde, steh gerade, würdest du dann gleich die Schulter ein bisschen durchdrücken? Nee, ich lieg hier auf dem Boden. Ach so, nee, dann bringt ja steh gerade nicht viel. Nee. Lieg ordentlich. Ja, das mache ich schon. Ach so, ach, das ist ja voraushaltender Gehorsam. Ich habe von der Couch jetzt genommen. Ja. Und wie ist es bei dir jetzt um die Mutti bestellt? Ich habe ja das Gefühl, irgendwie in allen Haushalten sind die Muttis weg. Ja, meine schläft jetzt. Ach, na, weil die arbeiten muss und du hast Ferien. Nee, die hat jetzt auch gerade so eine Art Ferien. So. Bei Erwachsenen heißt es ja Urlaub. Ja. Ja, deine Mutti hat jetzt... Die ist im Moment gerade arbeitslos, da heißt es ja nicht Urlaub. Ach so, ah nee, da heißt es nicht Urlaub. Nee. Und wie ist es dann so das Zusammenleben zu Hause, wenn du jetzt Ferien hast? Und jetzt durch Arbeitslosigkeit gestresste Mutter, da kann man sich ja doch interfamiliäre Spannungen vorstellen. Ja, so ein bisschen so ein störender Faktor jetzt. Die sind doch vorhanden. Ja, man muss immer sein Zimmer aufräumen. Mm. Ja. Und ja. Wahrscheinlich sogar selber, wa? Ja, na natürlich. Trotzdem Mutti jetzt eigentlich nicht weiter zu tun hat. Stimmt. Dann ist ja besonders ungerecht. Ja. Ja, und wenn du jetzt zur Schule gehst, lässt du da schon gerne mal den Festangestellten raushängen gegenüber deiner arbeitslosen Mutter? Nee. Nee? Da bist du dann doch taktvoll und zurückhaltend. Ja, weil ich ja auch lieber dann natürlich... Wieso nicht? Ich hätte ja dann auch lieber Urlaub, also Ferien. Wenn du zur Schule gehst, hättest du genau. Auch lieber Ferien. Ach, und dann beneidest du deine Mutter das aber auch nicht gerade fein und taktvoll. Nee. Nee, also jedenfalls ihr das zu zeigen. Aber du zeigst ihr das. Nee. Sag mal, bist du jemand, der sich manchmal Gedanken über sich selber macht, über sein Tun und Handeln? Ja, eigentlich oft, ja. Ja? Aber das war jetzt offensichtlich ein Bereich deines Lebens, über den du dir, bei dem du dir noch nicht so überlegt hast. Das stimmt, ja, das wäre was. Ja. Und gehört denn da auch ein Vati zum Haushalt? Der gehört auch dazu, ja. Ja, und der hat aber Arbeit. Richtig. Ah ja, also das ist jetzt... Zu viel manchmal, ja. Zu viel? Ja. Was macht er denn? Der arbeitet in einer großen Firma, ja. Das ist immer toll, so die, das sind ja immer so geheimnisvolle Auskünfte jetzt, wenn man jemanden fragt, was die Eltern machen. Ja, ich bin hier bei so einer Firma beschäftigt. Ja, in einer Firma, die auf ihrem Gebiet die zweitgrößte der Welt ist. Um es jetzt noch geheimnisvoller zu machen. Ach, und was ist das für ein Gebiet? Tütensuppen? Nee, Hochtechnologie. Was heißt denn Hochtechnologie? Na, nicht Raumfahrt. Warten, sondern Tiefbau oder was? Nee. Herzschrittmacher. Herzschrittmacher? Ach, und dein Vater macht Herzschrittmacher. Dein Herz ist ein Herzschrittmachermacher. Naja, nicht so direkt, ja. Ist ein Herzschrittmacher Vertreter? Nee. Ja, mehr so, was nur nicht unbedingt mit Herzschrittmachern zu tun hat. Ah ja, und was willst denn du dann mal machen? Ich, ich werde dann Politiker oder, ich werde Radiomoderator. Ah ja, das trotzt man ja so hin, denkst du dir, wa? Ja. Ja, prima. Noch ein bisschen bei Schmidt lernen, wa? Mhm. So ein paar Frechheiten und dann denkst du, wird es schon. Ja, wird schon werden. Ja, mach lieber Politiker, das ist leichter. Ja, wie kommt man denn da ran? Hast du dir denn schon eine Partei ausgesucht? Nee, na, die Hanfpartei werde ich mal nehmen. Die Hanfpartei? Ja. Gibt's die denn schon richtig? Ja, also hat noch keinen Sitz im Parlament, aber... Ach, warst du denn schon zum Beispiel mal im Hanfmuseum? Nee, ist ja nicht, wo das ist. Na, in Berlin am Mühlendamm. Was ist denn der Mühlendamm? Das ist da, wenn du da die da runterfährst, so dann wo, dann links und da rechts, oh Mann, so ein Stück hinterm Alex, hier, Alter, Nikolaiviertel, so am Ende vom Nikolaiviertel. Mhm. Da am Wasser schon fast. Müsste man da gewesen sein, wenn man jetzt Hanfpartei-Mitglied werden? Na logisch. Das ist alle total verhanft. Ja. Ich hab's ja noch eine Eintrittskarte zu Hause. Oh toll, was kostet die denn normalerweise? Wir sind 5 Mark, glaube ich. Naja, dann kann ich mir die auch selber kaufen. Ach so, ansonsten hätte ich sie dir geschenkt. Ich hätte jetzt bloß nicht gewusst, wie du die kriegen kannst. Ja, du kannst mir die ja zuschicken. Nö, das ist mir zu mühsam. Du kannst dir die ja nächste Woche abholen. Ja. Das ist dir wieder zu mühsam, wa? Genau. Mann, oh Mann, ey, dieser, also, ich sag, wer hat Politiker? Ja? Ja? Weil ich zu faul bin, 5 Mark eine Karte abzuholen. Ja, ja. Ach so. Dann können ja eigentlich auch viele Leute Politiker werden, wenn das die Voraussetzung ist. Ja, aber nicht viele können so nichts sagen, aber doch durchreden wie du. Echt? Ja, insofern hast du zwei günstige Voraussetzungen. Das ist ja toll. Ja, und dir erspart, bleibt vielleicht auch der Umzug von Bonn nach Berlin erspart. Ist doch schön, hä? Ja. Ja, wo wohnst du, Berlin? In Köpenick, ja. In Köpenick, ja, dann bleibt dir der Umzug völlig erspart. Ja, ich hätte nur eine Bitte. Ja? Ich habe jetzt nämlich immer Stress mit meiner Mutter, weil die ja zu Hause ist. Ich soll jetzt mal mein Zimmer aufräumen. Ja. Könntest du noch etwas sagen, was mich unterstützt, mein Zimmer nicht aufzuräumen, aufräumen zu müssen? Nee. Ich würde dir sagen, mein Junge, räum du mal dein Zimmer auf, bevor du hier abends rumtelefonierst auf meine Kosten. Das ist aber schade. Ja, das Leben ist manchmal hart. Ja. Ey, jetzt kommt ein schöner Song. Ja, welcher denn? Foxy Lady. Von wem ist ein Foxy Lady? Ah, Foxy Lady. Von France Gall. Quatsch! Hendrix! Die hat den aber im Original gesungen. Das ist von Hendrix. Die hat den im Original gesungen. Hendrix hat den im Original gesungen. Und der den jetzt hier singt, das ist klasse. Das hört man kaum. Iggy Pop? Aha. Kenn ich auch, ja. Gib nie so an, ey. Tschüss! Well, you know, you're a sweet little get up and scream. Oh, that's it. All my precious time. You gotta be all mine. All mine. Oh, foxy lady. Now get up. Take you home. I won't do you no wrong. You gotta be all mine. All mine. Oh shit. Foxy lady. Werden einige sagen, der macht ja Krach wie ein Großer. Ja, sage ich da, darf er ja auch, ist ja auch ein Großer. Foxy Lady 91 im Olympia in Paris, da hat er auch immer Jacques Brel gesungen. Das ist eine wunderbare Platte, Jacques Brel im Olympia. Und wir telefonieren jetzt aber noch ein bisschen weiter, da hat er heute jetzt ja quasi kein Thema gehabt, da ich auch nicht mehr davon ausgehe oder jede Hoffnung aufgegeben habe, dass mir jemand sagen kann, was dann so in den letzten 4 Wochen an entscheidenden Sachen passiert ist, vielleicht auch nur im eigenen Leben, würde ich mich jetzt darauf einlassen, dass ihr die Gelegenheit habt, einfach, sagen wir mal, Angebote zu machen, Gesprächsangebote, Erzählungsangebote, Anekdotisches, Erlebtes, Gelesenes, Gehörtes, Erfahrenes, ja? Das wäre ziemlich nett und dann lasse ich vielleicht nochmal die ich bin ja nicht mehr gewohnt, in einem Mikrofon zu reden. Dann lasse ich jetzt hier nochmal die Telefonnummer durchdödeln. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Hallo, wer bist denn du? Ja, hi, ich bin Heiko. Tag, Heiko. Ach, moin. Nee, noch nicht. Es ist 11:30, 10:30, 11:30, 11:30. Nein, auch klar. Ich hab dir einen Themenvorschlag zu machen. Ach, mach mal. Eine Mondsendung sollte ich endlich mal machen, wa? Was? Eine Mondsendung sollte ich mal machen. Eine Mondsendung, ja. Klar. Nee, die habe ich ja schon angekündigt immer. Mhm. Die schiebe ich immer noch vor mir her. Und dann hatte ich so ein prima Thema. Habe ich dir schon gesagt, was ich heute eigentlich machen wollte? Mut. Mut ist, glaube ich, ein tolles Thema, oder? Wann warst du das letzte Mal mutig? Warst du überhaupt schon mal mutig in deinem Leben? Ja, heute. Ich bist bei dir an. Ach, das ist schon mutig? Warum denn? Bin ich denn so beißig? Ja, das ist dumm. Bist grüß dich. Ich rede mit dir und das ist... Ach, dazu brauchst du Mut? Ein bisschen schon, ja klar. Und da braucht man keinen Mut. Ich führe ja oft genug Selbstgespräche und ich habe gemerkt, mit mir kann man auskommen und man muss keinen Mut haben. Mhm. Man kann direkt eine feige Sau sein, wenn man mit mir reden will. Mhm. Bist du soweit? Würdest du dich als Letztere bezeichnen wollen? Nee, auch nicht, oder? Heiko! Hm? Hat dich doch der Mut verlassen, hä? Nö, warum? Ey, Heiko, Junge! Komm, raff dich auf! Drück die Schultern durch! Erstmal richtig. Ich steh schon. Ja, erstmal siehst du erstmal in der. Ich steh hoch! Klar, na, wie bei der Nationalhymne. Also da. Wobei? Kann ich auch stehen, ne? Wobei? Bei der Nationalhymne. Bei der alten zumindest. Ach so! Meinst du, dass ich im Grunde so eine Art Nationalhymner bin? Nein. Naja, so eine Antwort habe ich mir auch schon erwartet, ja. Können wir jetzt wieder zu meinem Themenvorschlag? Ah ja, komm mal, ja, sag mal deinen Themenvorschlag. Ja, und zwar, vielleicht könnte man mal auswerten, wie man dazu kommt, sein Haustier arm von irgendwelchen Stars zu geben. Oder von Idolen oder so. Ey, sag mal, du bist jetzt nochmal hier völlig, sag mal nochmal, ich habe dich ja nicht verstanden, dein Telefon hat ausgesetzt, so streckenweise. Ja, na, Funktelefon, weil mir hat die Telekom mein Telefon abgestellt, also muss ich mit Funktelefon rufen. Warum? Weil du immer nicht bezahlt hast? Ich hab's vergessen. Und jetzt bezahlst du Funktelefon nicht, solange bis sie das abstellen. Ach nö, das muss ich ja bezahlen, sonst stellen sie dir das ab, denkst du dir? Ja, genau, sonst stellen sie mir. Ey, nicht dumm! Du denkst damit, Heiko. Genau. Also, hast du jetzt meinen Themenvorschlag verstanden? Nee, sag mal nochmal. Also, wie kommen Menschen dazu, ihren Haustieren den Namen von irgendwelchen Idolen zu geben? Bei wem ist dir das zum letzten Mal aufgefallen? Bei mir. Ach so, wie heißt denn ein Haustier? Kuttner. Sag mal, spinnst du echt? Was ist denn das für ein Tier? Meerschwein. Wirklich? Also, das lebt jetzt nicht mehr, weil das ist an... an Grippe oder sowas. Ja, das sollte getauft werden. Und dann hast du, ist zwar kein Schiff, aber das ist die schönste Art zu taufen. Und dann hast du wahrscheinlich ans Meerschwein eine Flasche, also so einen Stripper rangebunden und dann eine Sektflasche nachgeworfen. Nein, nee. Ja. Das muss weggeben, weil wir haben ja noch eine Katze. Eine Katze? Du bist voll unvollständig zu hören. Ja, warte mal, geh mal ein Stück weg oder ich geh mal. Aber Heiko, wir müssen uns jetzt sowieso. Wie? Besser zu hören jetzt? Ja, ist zu hören. Heiko, wir müssen jetzt sowieso eher Schluss machen. Sag mal, Heiko, bist du manchmal deprimiert? So total? Total? Kommt vor, ja. Ja? Und gibt's da so eine Möglichkeit, gibt's so Sachen, die du dir in Erinnerung rufst, um, sag mal, deine Laune zu verbessern oder dir selber zu sagen, dass es nicht so schlimm ist alles? Naja, also in Zukunft, ich hab mit Kuttner telefoniert. Ach so! Das ist ja schon... Meinst du, der Chef? Ja. Ist er da? Ja. Ja. Ja. Ich hab Kuttner zu Hause, aber das Schwein ist tot. Super. Danke ich dir erstmal sehr für deinen Anruf. Ja, nicht zu danken. Ja, tschüss. Und sag mal, wenn diese Kuttner-Ermunterung nicht mehr reicht, dann mach es wie Ernst. Kennst du Ernst Karl? Ernst Karl? Ja. Ernst Karl, der macht manchmal lustige Bildergeschichten in der Titanic. Titanic, ja, habe ich ab und zu mal zu Hause. Ja, dann kick mal nach Titanic. Ernst Karl, und dann hat er auch das Drehbuch geschrieben zu diesem schönen Buckfilm, wir können doch anders. Und dann hat er jetzt eine Platte... Schön, der Film ist genial. Der Film ist genial, ja, der hat das Drehbuch geschrieben. Und der hat jetzt eine schöne Platte rausgebracht. Ernst Karl und Kaiser, und die Platte heißt Im Kühlschrank brennt noch Licht, und das ist doch wirklich ein Trost, wenn man nicht mehr weiter weiß. Im Kühlschrank brennt noch Licht. Dann versuch dich mal jetzt so ein bisschen runter zu tun, dass es dir schlecht geht. Mhm. Ja? Und dann hör dir die Musik an, und dann geht's dir besser. Geht's dir jetzt erstmal schon mal ein bisschen scheiße? Ja, ein bisschen, ja, weil du liegst gleich offen. Nee, dreh dich mal noch ein bisschen runter, du musst ja noch ein bisschen mehr scheiße gehen. Was nur, es ist dunkel draußen. Nee, jetzt? Ach, geht's dir jetzt scheiße? Nee, auch nicht. Also, ich kann das doch nicht spielen, das wäre jetzt reine Versch... Kuttner ist tot. Ja, sagt ihr bitte? Sagt ihr, das Schwein ist tot? Das Schwein ist tot. Ja, und jetzt geht's dir scheiße, oder? Aber es gibt ja eh... Doch, es geht dir scheiße und eh ein Trost gibt's, im Kühlschrank brennt nur Licht. Sonne schon untergeht, aus dem Wasserhahn tropft Blut. Wenn das, was du sagst, kein Mensch mehr versteht, keine Angst, es wird alles gut.

In der Nacht zunächst klar, 11 bis 8 Grad, morgen wolkig, später heiter, Temperaturen 17 bis 20 Grad. Verkehr. Brandenburg A10 Richtung 3 Drewitz in Höhe Teltow kommt es bis 4 Uhr früh zu Behinderungen durch Bauarbeiten. Der Verkehr wird mehrfach für kurze Zeit gestoppt. Nochmal A10 zwischen Dreieck Oranienburg und Schwante Stau wegen Brückenarbeiten. Und Berlin A111 in Fahrtrichtung Süd ist der Tunnel Tegel-Ortskern wegen Fahrbahnmarkierungsarbeiten voll gesperrt. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Henning Wächter. Jetzt ist es 11:56. Die Zeit des Wartens hat ein Ende. Echt? Ihr könnt aufatmen, weil zum ersten Mal seit 1498 Tagen kommen sie wieder nach Berlin. Wer denn? The Cure. Here with you, it's perfect. It's all I ever wanted. Oh, I almost can't believe that it's for real. So pitch me The Cure live in Berlin. Mittwoch, 13. November in der Deutschlandhalle. Präsentiert von Fritz. Na Kinder, seid ihr alle da? Hä? Ja? Das ist ja schön. Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam. 74 81 110. Und dann seid ihr genau in der Sendung hier. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und wenn ihr in dieser Sendung seid, dann habt ihr entweder total aufregende Gespräche zu erwarten oder prima Musik, wie in dem Fall jetzt Beck. Allerdings nicht von der neuen Platte, sondern von einer dieser zwei zwischendurch im quasi Art so Underground-mäßig gemachten. Und die heißt hier, das kommt natürlich immer gut bei jungen Menschen, die so Anfang 20 sind, One Foot in the Grave. Und der Song, der ist dann schon wieder eher Anfang 20-mäßig, der heißt einfach Arschloch. Und ist ein bisschen traurig, dass man dem Beck eigentlich sagen muss, ey, Beck, im Kühlschrank brennt doch noch Licht. Went black when she took back her love and put it out into the sun. The birds did fly when the heavens all went dry, and the cigarettes were smoking by themselves. She'll do anything. She'll do anything. Same as you, question marks stretched across her skin. She dangles carrots, makes you feel embarrassed to be the fool you know you are. She'll do anything. She'll do. Asshole. alle Beck-Fans müssen jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Wenn die jetzt, sagen wir, 6 Tage und 21 Stunden ungefähr warten, dann landen sie im Soundgarden am Dienstag mit Johnny und können zuhören, wie Johnny sich mit Beck unterhalten hat. Wobei man immer nicht genau weiß, warum soll man irgendwie immer zuhören, wie andere Leute sich unterhalten. Aber immerhin ist Johnny schon ein Grund und Beck auch ein Grund. 2 gute Gründe, 6 Tage und 21 Stunden zu warten. Hi, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, Tag! Hi, ich bin Maria und da war doch gerade so ein Heiko, wa? Ja. Und der hat doch von seinem tollen Meerschwein erzählt, was Kuttner heißt. Hieß. Ach nee, ist jetzt tot. Ja, ist tot. Ja. Einer von den beiden. Ja, und da wollte ich mal erzählen, dass ich einen Hamster habe, der Fritz heißt. Und, wie geht's dem? Ja, der rennt hier gerade so blöde durch seinen Käfig und knabbert da so überall rum. Na, ist ja auch die rechte Zeit, jetzt blöde durch seinen Käfig zu laufen. Aber du hast ja Heikos Frage nicht beantwortet. Heiko hat ja die Frage gehabt, warum taufen Leute ihre Haustiere nach Radiosendern und Moderatoren und berühmten Leuten? Na, ich habe den ja eigentlich nicht nach dem Radiosender getauft, sondern weil mir der Name so gut gefallen hat. Ach so, und dann hast du gehört, weil du ja so ein großer Fritz-Fan bist, dass es so einen Radiosender gibt, der Fritz heißt. Das wusste ich ja schon viel vorher. Ich bin ja schon jahrelanger Fritz-Hörer. Und der Hamster, wie alt ist der? Na, der ist jetzt erst ein halbes Jahr oder so. Ach so, wie alt ist ein Fritz eigentlich? Das war neulich im letzten Dings, da war doch die 1000-Tage-Party. 1000 Tage sind 3 Jahre. Ungefähr 3 Jahre, 3,5 Jahre. Knapp 3,5 Jahre ist Fritz alt. Na, bin ja nicht von Anfang an Fritz Hörer, bin ja erst durch meine Mutti drauf gekommen. Ach, da hat deine Mutti. Überjeben. Und deine Mutti, was hörten die jetzt? Ja, die schläft jetzt. Aber jetzt hört sie immer noch Fritz. Wie alt ist denn deine Mutti? Die ist 34. Na, das ist aber ein frisches Alter, um Fritz zu hören, hä? Ja, genau. Und wie alt bist du? Ungefähr 14, 15? Richtig, 14. Auch ein gutes Alter, Fritz zu hören. Ja. Gibt ja kaum ein Alter, wo es sich nicht lohnt, Fritz zu hören. Genau. Genau. Und dann ist nämlich eigentlich auf Fritz gekommen, weil morgens da mal so eine dumme Seifenoper kam. Kennst du die? Welche Seifenoper? Meinst du Mike Lehmann? Nee, so was ganz komisches, das habe ich auch nicht gehört, aber die hätte ich immer jeden Morgen gehört. Die Seifenstraße? Ja, genau. Ja, ach na, das ist ja lange her. Genau, und da ist er nämlich drauf gekommen und dann habe ich mir das auch mal eine Zeit lang angehört. Fritz. Und weißt du, wer sich die Seifenstraße ausgedacht hat? Nee. Der Experte Stefan Schwarz. Aha. Der ab und an dienstags hier auch zu hören ist und mit mir ein schönes Expertengespräch führt. Ach, zum Thema, wenn es denn ein Thema gibt. Ja, der. Genau. Hat sich das alles ausgedacht. Oh, Seifenstraße war prima, ist aber schon ganz lange her. Ja, genau. Na Mensch, dann grüß mal deine Mutti schön. Hast du vielleicht eine Frage? Wir können ja mal, du kannst Hörer fragen, Hörer. Hast du eine Frage, die dir der nächste Anrufer beantworten könnte? Mal schnell. Ja, und zwar auch über Tiere. Weil ich finde es nämlich total blöde, wenn man Tieren solche klischeehaften Namen gibt. Zum Beispiel heißen ja Dackel immer Waldi oder so, ne? Ja. Oder zum Beispiel hasse ich das auch, wenn eine Katze Susi heißt. Ah, naja, warum das sein muss. Wie heißt denn du? Ich, Maria. Ah ja, richtig. Genau, und das wollte ich mal fragen, wieso das sein muss. Na, da bin ich ja gespannt, ob es da auf eine vernünftige Antwort... Wie? War das mit Männern? Ein origineller Name. Ach, ein origineller Name. Schöner. Ja. Wie findest du, sollten Männer heißen? Männer? Ja. Männer? Hast du eine Vorstellung? Das sind diese großen, haarigen Ungetüme. Ja. Ich kenne die. Du kennst die? Ja, genau. Ja. Klaus oder so. Klaus? Ja. Naja, immer noch besser als Susi, aber sagen wir mal, so toll auch nicht. Schon ein bisschen in Waldi-Nähe eigentlich. Naja, mein Opa, der heißt Klaus Dietrich Waldemar. Auch ein sehr schöner Name. Na, das ist ja voll dackelmäßig, jedenfalls zum Schluss hin. So. Ja, aber jetzt sagen wir mal, Männer, die dich interessieren würden, dürften die Klaus heißen? Nee. Naja, warum sagst du dann Klaus? Na, weil du nach Männern gefragt hast, nicht nach Jungs. Ach so, Männer ist dann schon richtig im Grunde Oberliga, Opis. Ja, genau. Und das, was jetzt für dich aber in Betracht kommt, sind Jungs. Ja. Wie heißen Jungs denn? Mark. Nee, nicht Mark. Nee? Mike? Mike, nee, ist auch irgendwie schon so alt. Aber Mike mit AI? Ach, das sind dann schon wieder fast Männer, wa? Ja. know. Was jetzt Mike heißt, ist schon fast ein Mann. Yeah, I know. Ach so, wie heißen denn jetzt, sagen wir mal, Jungs, die halbwegs interessant sein könnten oder vom Namen her versprechen, interessant zu sein? Stefan oder so. Stefan, ja? Hä? Und nicht Steve? Nein, sich an Beverly Hills. Kennst du Beverly Hills? Ja, aber sowas gucke ich mir immer nicht an. Vorsichtshalber. So amerikanisch. Weil ich habe immer Angst, dass es doof macht. Ja. Und da muss man ja voll aufpassen, ja? So viel hat man ja auch nicht an Masse zur Verfügung, dass man da jetzt das eine oder andere Zippelchen riskieren könnte. Und du selber? Ja, was ich selber, ob ich da das riskieren kann? Ja. Zu gucken, will ich mir ein, ja. Und guckst doch fleißig. Ja, und, so viel. Und von den Auswirkungen her? Ach, hält sich in Grenzen. Eigentlich. Und was sagen so Leute, die dich nicht leiden können? Kenne ich nicht. Gut, Maria, danke okay. Ich dir für deinen Anruf. Danke, tschüss. Tschüss. Stefan heißen die Jungs jetzt. Wie heißt denn du? Ich heiße Franzi. Dann bist du aber kein Junge. Nee. Aber du bist aber auch nicht gerade 14, oder? Ich bin 15. 15? Und wie heißen Jungs, die dich interessieren würden? Marcel. Marcel? Ja. Ach. Warum nicht? Na, ich frag nur, heißen denn jetzt 15-Jährige, heißen die so in der Regel Marcel? Ja, 16-Jährige heißen Marcel. 16-Jährige heißen Marcel. Ach, und du hast ja jetzt auch einen bestimmten im Auge schon. Einen bestimmten ja. 16-Jährigen Jungen. Hab ich schon. Ja. Wie viel seid ihr da wieder, Franzi? Ja. Und was macht ihr jetzt da? Nintendo spielen, wir haben gekocht und die essen tun jetzt mal. So, du rufst aus Weißwasser an? Was ist denn das? Hör ich am Dialekt. Ach so? Ja. Und am Essen. Okay. Ja, was heißt denn Wieso das, ist doch, das ist halt klassische Weißwasser. Hammer Dialekt. Das ist ja voll Weißwasseranerdeutsch, was du da sprichst. Ja? Ja, klar. Was ist gut dann? Klar, ich kann ja die Dialekte auf 10 Kilometer unterscheiden. Ja. Soll ich dir mal sagen, wie mein Vogel heißt? Nee. Ja, doch, sag mal. Matthias Reim. Matthias Reim? Warum heißt dein Vogel Matthias Reim? Ich weiß nicht. Der ist dumm, ist der, weißt du? Und deswegen? Ja. Naja, aber so viele Namen kann man dem armen Vogel ja nicht geben, wie doof webt. Oder hast du dich ja voll auf Matthias Reim konzentriert? Wie bitte? Und du hast dich aber voll auf Matthias Reim konzentriert, weil ja. Der irgendwie besonders nah passt ist? Dem, das ist ein dummer Vogel, passt zu dem der Name? Ja. Na gut, Franzi, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, einen schönen Gruß von Uli, Ronny. Ja, esst schön weiter, tschüss. Hallo? Ach, da ist jemand weg. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Robert, hallo. Robert? Ja. Wie alt bist denn du? Also ich bin ein bisschen älter als dein jüngeres Klientel hier. Dann bist du schon ein Mann. Ja, ein bisschen älter, also 24, 25. Ja, also nicht mehr das, was man Junge nennt. Kann man sagen, ja. Hm. Dann hast du ja auch ja keine Ferien jetzt. Oder studierst du? Nee, ich studiere leider nicht. Also wieso leider? Ist doch dir überlassen. Du könntest doch studieren, wenn du wolltest. Nee, ich habe leider kein Abitur. Aber du kannst doch auch Abitur machen und dann studieren. Das kann ich auch machen, ja. Ja. Aber willst du nicht? Will ich nicht. Und warum sagst du dann leider? Ja, weil ich die Phase meines Lebens da verpasst habe, wo ich hätte machen sollen. Ach, du hast schon das Gefühl, du hättest studieren sollen? Ja, hätte ich machen sollen, ja. Hast du auch eine Vorstellung, was du hättest studieren sollen? Oder ist es bloß so das allgemeine Gefühl, ach, man ist jung, will man lieber Student sein, weil da jetzt so bohemianhaft und wild zu? Ach, jetzt so wild zu, ja. Wissen sagt man immer. Du warst doch mal Student, oder? Ja, bei mir ging es nicht wild zu. Da nee? War alles ordentlich. Ganz ach. Brav. Aha. Nee, na, wie gesagt, ich hatte damals nicht so die Lust zur Schule. Und dann habe ich halt bloß einen Realschulabschluss. Ja, und was machst du jetzt? Im Moment bin ich zu Hause und bin arbeitslos. Und was würdest du machen, wenn du nicht arbeitslos wärst? Ja, arbeiten. Ne? Kauf mir nicht Angestellte, irgendwas kaufen mir nicht ist. Ach so, ach, das ist aber auch nicht so übermäßig attraktiv, nee, oder? Nee, nicht sonderlich. Ja, da sitzt man dann auch eher so am Computer rum, oder? Ja, Computer, oder? Ja, und macht so olle Listen irgendwie. Vertrieb oder irgendwie ein Scholli. Ah. Ja. Aber im Grunde würdest du doch dann eigentlich doch wieder ganz gerne arbeiten. Würde ich schon wieder tun. Ja, und wahrscheinlich auch in deinem Beruf als kaufmännischer Angestellter. Ja, auch. Ja. Oder hast du dir noch so Alternativen, schwirren dir noch so Alternativen durch den Kopf? Nee, eigentlich nicht. Nee, dass du denkst, ach Mann, vielleicht sollte ich Tennislehrer werden. Ja, ich habe ja so muskulöse Beine, das würde bestimmt schick aussehen in so einer weißen Hose. Ja, doch, ja. Hast du? Nein, weniger. Ach so. Also mit Tennis habe ich wenig am Hut, habe ich noch nicht oder oft gespielt in meinem Leben. Ja, naja, dann ist es natürlich blöd, einen Tennislehrer zu geben. Glaube ich auch, ja. Mhm. Gibt es irgendeine andere Alternative, die dir noch vorschweben würde? Na, wie schon vorhin jemand da gesagt hat, Radiomoderator. Radiomoderator? Ach, das wollen ja viele werden. Wollen viele werden, wa? Ja, das werden aber ganz weniger. Ach, im Grunde brauchst du natürlich auch muskulöse Beine dazu. Auch, ja. Naja, wenn du hier 3 Stunden stehst. Naja, ich habe dich mal im Fernsehen gesehen, öfter mal, also. Naja. Da habe ich gesessen. Ja, aber trotzdem, nee, 2-3 Mal bist du schon aufgestanden. Ach ja? Ja, doch. Und? War doch. Na, aber ich hatte ja nicht meine weißen ich hatte ja nicht meine Tennishosen an. Ja, stimmt. Siehst du? Und da sieht's ja natürlich voll verführerisch aus. Ja, insofern bist du dann auch wieder traurig. Ja, du stehst hier hinterm Mikrofon, entwickelst natürlich an den unteren Extremitäten eine enorme Muskelmasse. Aha. Und kannst die aber nicht zum Vortrag bringen. Im Radio. Ja, im Radio ist schlecht, ja. Im Radio ist voll blöde. Das stimmt. Ja, also da könntest du hier auch stehen mit spindeldürren Beinen und würde überhaupt keinen Unterschied machen. Ja. Und insofern ist es jetzt reine Verschwendung. Ja, die sich prächtig unter der dünnen Haut abzeichnende Beinmuskulatur. Hm. Ah ja, ja, siehst du. Wollte ich vielleicht nochmal ein Thema, also ein Diskussionsthema beifügen. Jetzt mit den Tieren, ja, da habe ich wenig zu sagen. Wahrscheinlich wollten sie aber, oder wollen die meisten Menschen eventuell irgendwie eine Verbindung zu irgendwelchen Persönlichkeiten haben. Und ja, wahrscheinlich so Intimität herstellen, wa? Ja, irgendwie so platonisch, aber ich keine Ahnung. Auch zu Matthias, selbst zu Matthias Reim, selbst wenn man sagt, das ist ein blöder Vogel, aber warum stellt man sich den dann ins Zimmer, wa? Ja, das ist ein bisschen... Ist schwachsinnig. Aber auf alle Fälle habe ich mal eine Frage. Warum oder wieso jetzt diese Samplers oder diese Sachen, zum Beispiel hier, wann wird es mal wieder Sommer, richtig Sommer, oder ich stehe auf Schlager oder irgendwie so ein Schnulli. Was ist denn damit? Na, warum die Leute das gut finden? Warum das jetzt im Moment gerade so up-to-date ist oder so? Was? Ja, das ist eine gute Frage. Die ist aber, glaube ich, nicht zu beantworten. Nee, warum nicht? Na, weil die gut finden, denen fehlt die Distanz, um das zu beantworten, oder denen würde man misstrauen, oder? Also sagen wir mal, wer das gut findet, da denkt man doch, der ist sowieso ein bisschen schacki-schacki. Ja, was der erzählt, interessiert mich nicht. Hm. Und die nicht gut finden, begreifen es nicht. Könnte sein, ja. Verstehst du? Ist also eine Aufgabe, die Wissens unlösbar ist. Unlösbar? Unlösbar. In einer Sendung gibt es doch nichts Unlösbares. Nee, aber grundsätzlich die Aufgabe verweigert sich der Beantwortung. Ja, ist wie mit dem Satz, ich lüge. Ja, dessen Wahrheitsgehalt nicht zu bestätigen ist. Ja, doch. Verstehst du das? Verstehst du, was ich meine, ja? Ist ein Paradoxon. Ja, doch. Das habe ich wieder toll gesagt. Ja, übrigens schmeißt du mit deinen Fremdwörtern um dir. Also Das waren heute nicht. Zum Beispiel heute deine Klientel oder deine Zuhörerschaft da hundertprozentig immer mit anfangen kann, glaube ich nicht. Naja, vielleicht kann das Junge Pack sich mal ans Bücherregal begeben und dann Fremdwörterbuch rausnehmen. Was war denn heute? Heute waren da keine Fremdwörter. Doch, eins oder... Und welche? Naja, ich habe es vergessen jetzt. Moment, aber hier mit der Gestik und Mimik da, dass man sich... Habitus ist so ein tolles Wort, oder? Also das, oh, und wenn er da Adjektiv draus macht, habituell, das kommt immer, ja, das kann man immer unterbringen. Das verwende ich selten in meinem Sprachschatz. Ja, ich auch viel zu selten, viel zu selten. Ich glaube, die jüngeren Leute... Dabei ist es doch aber ein schönes Wort. Ja, extrem gut. Hast du nicht auch so ein paar Fremdworte, die dir gerne in deine Rede einfließt? Trotzdem, man muss sich das ja auch antrainieren. Verbal, platonisch oder... Platonisch. Weiß ich was. Tangieren? Ja. Nee, ach, na, das ist aber echt voll gesunkenes Kulturgut. Ja. Damit, ja, nee, aber so ein Wort wie obsolet, zum Beispiel, sage ich nie, finde ich aber tot schick. Obsolet. Ja, bitte translate. Veraltet. Aha, aha. Also, aber ein tolles Wort, obsolet. Oder wenn man zum Beispiel chtonisch sagen kann, oder chtonisch, ich weiß ja nicht richtig, wie das richtig ausgesprochen wird. Ja. Das lese ich manchmal bloß so. Aha. Aber ist doch super. Oder noch ein schönes Wort. Willst du noch ein schönes Wort haben? Sag. Subkutan. Subkutan ist auch großartig. Ein super Wort. Subkutan. Hast du ein Synonym-Wörterbuch neben zu liegen oder was? Nee, ist mir jetzt gerade eingefallen. Das wäre dann noch ein Fremdwörterbuch. Ja, genau. Ja? Ja. Subkutan. Ist das, sag doch mal, klingt doch aber auch klasse, oder? Klingt gleich ein bisschen nach subversiv, underground, alles sowas. Sollen wir die beifallen? Velvet Underground, alles. Subkutan. Velvet Underground? Velvet Underground. Was mit Velvet Underground? Kennst du Velvet Underground? Samtuntergrund? Ja, du sagst bloß, du kennst Velvet Underground nicht. Nein, kenn ich nicht. Man ist doch aber eine der ganz großen Bands. Ja, toll. Ach, jetzt habe ich die auch wieder, habe ich natürlich nicht was mit. Was ist das denn, Independent oder was? Na, Lou Reed. Ach, Lou Reed, ja. Ja, na, aber eben nicht nur Lou Reed, sondern Velvet Underground. Da haben sie angefangen, die Jungs. Ach. Ja, waren ein bisschen ambitionierte Kunststudenten, so ein bisschen nasale Säcke, enger schwarzer Pulli. Ach, cool. Und haben gedacht, wir haben keine Ahnung davon, machen wir Musik. Ach. Und haben sich hingestellt, rumgeschrammelt und irgendwie was genial. Ja, super, ja. Also ist so doch klasse, schlecht, oder? Ne? Aber, ja, so muss man das machen. So irgendwie subkutan, einfach anfangen. Okay. Ja, und ist eben überhaupt nicht obsolet. Wobei, ne, das ist jetzt blöde Bemerkung. Ein bisschen, ja. Die finde ich nicht schön. Was? Aber jedenfalls ist es immer noch total prima Musik, ganz großartig. Velvet Underground. Ja, mit Lou Reed ist ja nicht mehr so viel los, ne? Wieso war nicht? War heute in Berlin, ne? War der? Ich gehe ja immer ja nicht so hin zu Konzerten. Aha, aha. Nee, glaub, der war voriges Jahr in Berlin, ja, bei uns. Aha. Oder vor 2 Jahren. Und, warst du da? Nee, ich habe bloß die Kritiken gelesen und so und ein Interview im Fernsehen gesehen, also. Ach naja, mit den Kritiken ist immer so schwierig. Wenn man nicht gerade den kennt, der die Kritik schreibt, dann kann man ja damit schwer was anfangen, oder? Ja, das stimmt. Ich finde, man muss ja dann, also wenn, dann muss man ja Zeitung immer so genau oder aufmerksam lesen, dass man den Schreiber kennt und weiß, ah, dem kann man trauen. Oder mehrere Zeitungen lesen, ne? Hm, naja. Bloß nehmen wir mal an, jetzt sagen wir in der Morgenpost. Hm. Oder in der BZ würde jetzt irgendwas über Lou Reed stehen. Könntest du dem trauen? Wenig. Siehst du? Welche Zeitung würdest du dann nehmen, wo du denkst, dass du dem, sagen wir mal, dem Lou Reed Reporter trauen könntest? Ja, das ist schlecht, also. Das ist ganz schwer. Das ist schwer, stimmt, was recht. Siehst du? Höchstens noch so was ganz Entferntes wie FAZ. Ja, ja, doch, so die Zeitung des Großbürgertums, die hat dann, glaube ich, dann doch einen nüchterneren Blick drauf, ja, als, sagen wir mal, jetzt so Zeitung hier. Zum Beispiel Love Parade auch. Lies mal in den Zeitungen. Ist doch unerträglich. Unsinn, ja. Ja? Ist doch im Grunde wie neue... Nee, aber ist doch wie neue Deutschland zur, weiß ich nicht, 750 Jahr Feier von Berlin. Jubelberichterstattung. Wir sind eine tolle Stadt. Berlin ist so toll. Ja, doch, ich war ja da. Ich war da. Warst du auch da? Ich war auch da, ja. Das war und? Wie war wart? Lustig, ja. Ja? Lustig. La, wa? Oder? Nee, also zu der Zeit war ich gerade im Urlaub gewesen, aber die Vorbereitung, wie jetzt Berlin geschmückt wurde, geputzt wurde. Ach, du meinst jetzt 750 Jahrfeier? Ja. Was hab ich gesagt? Ja, nee, ich war jetzt noch bei der Love Parade. Ach, bei der Love Parade? Nee, ach, da war ich ja nicht da, aber das bedauere ich ja auch. Die haben ja auch ganz viele so Autos rumgezogen, ne? Ja, aber es waren noch aber mehr als 40 bei der Love Parade, oder? Ja. Ja? Ja. Und dann waren aber noch schicke Aufbauten drauf, glaube ich. Wo ist bei Love Parade? Nee, bei der 750-Jahr-Feier. Ja, da ging noch die Post ab, du. Ja, da. Und Love Parade war echt irgendwie, da haben sie einen Teebeutel zum dritten Mal drin gehängt. Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ich dir auch, ja. Sag mal, Lou Reed, aber Bowie, kannst du mit Bowie was anfangen? David Bowie? Ja. Ja? Und Brecht? Auch, ja. Ja? Und Ernst Busch? Ja. Und kannst du dir vorstellen, dass die drei was zusammen, dass ihr irgendeinen so einen Zusammenhang zwischen den dreien ist schwer, oder? Na doch, eventuell, dass Bowie einen Text von Brecht gemacht hat oder so. Also als Lied. Ja, richtig. Und genau, und aber um das jetzt zu vergleichen, habe ich das jetzt genau aufgelesen, so dass wir zweimal dieselbe Musik hören, einmal von Ernst Busch gesungen, großartig, kanonisch, würde ich an der Stelle sagen. Kanon. Und dann nochmal von David Bowie, ganz konservativ und präzise. Und das ist wirklich großartig. Das ist neu, ja, von ja. Bowie. Nee, das ist was älteres. Muss mal kicken, von wann das ist. Bleib mal dran, ne? Ja. La, jetzt guck ich mal, von wann das ist. So. Ich hab mir das neulich im Second Hand gekauft. 82. Das ist ja noch vor der 750-Jahr-Feier. Wann waren 86, ne? 87, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß auch nicht so genau. Das ist jedenfalls schon eine Weile her. Schon etwas her. Ja, da war ich gut noch kleiner. Trotzdem, man es kaum loben will. Wie alt bist du? 2 und... Ach, du mir auch, ja. Kannst du sagen, trau dich. Will ich, aber manchmal will ich das nicht sagen. Ach, früher war es noch schön, habe ich immer rumgelogen. Aber jetzt kann ich mehr lügen. Aha. Jetzt sind wir wieder, siehst du, bei dem Paradoxon, wa? Wo warst du in Urlaub? Ich bin neugierig, ne? Was denkst du, wo ich war? Du hast gesagt vorhin hier in dem komischen Trailer, dass du im Amiland war, oder? Hab ich nicht gesagt. Na gut, wurde berichtet, oder weiß ich was. Hm? Nee, war ich aber nicht. Warst du nicht? In Griechenland. In Griechenland? Ja. Aha. In der deutschen Kolonie in Griechenland. Ist die Mallorca oder Ibiza? Nee, Griechenland. Aha. Johnny ist ja der alte Mallorca-Reisende. Ja, oh, jetzt wird er wieder, jetzt tobt er wieder, wenn er das hört, weil nicht stimmt, aber trotzdem. Aha. So, jetzt machen wir aber... Ernst Busch machen wir jetzt. Na, wir machen aber Schluss, oder? Wir machen Schluss. Ernst Busch singt jetzt aber die Ballade von den Abenteurern und direkt im Anschluss David Bowie dasselbe nochmal. Und da kann man das mal vergleichen und man wird feststellen, David Bowie ist ja nicht so schlecht. Das glaube ich auch. Okay, ich danke dir für den Anruf. Jo. Tschüss. Tschüss. Die Ballade von den Abenteurern. Von Sonne krank und ganz von Regen zerfressen, geraubten Lorbeer im zerrauften Haar, hat er seine ganze Jugend nur nicht ihre Träume vergessen. Lange das Dach nie den Himmel, der drüber war. O ihr, die ihr aus Himmel und Hölle vertrieben, ihr Mörder, denen vielleicht es geschah, warum seid ihr nicht im Schoß eurer Mütter geblieben, wo es stille war und man schlief und man war da? Er aber sucht noch in absinthenen Meeren, wenn ihn schon seine Mutter vergisst, grinsend und fluchend und zuweilen nicht ohne Zähren. Immer das Land, wo es besser zu leben ist, schlendernd durch Höllen und gepeitscht durch Paradiese, still und grinsend vergehenden Gesichts, träumt er gelegentlich von einer kleinen Wiese mit blauem Himmel drüber und sonst nichts. Sickened by sun with rainstorms lashing him rotten, a looted wreath crowning his tangled hair. Every moment of his youth apart from its dream was forgotten. Gone the roof overhead, but the sky was always there. Oh, you who were flung out alike from heaven and from Hades, you murderers who've been so bitterly repaid, why did you part from the mothers who nursed you as babies? It was peaceful, and you slept, and there you stayed. Still he explores and rakes the absent green oceans, though his mother has given him up for lost, grinning and cursing with a few odd tears of contrition, always in search of that land where life seems best. Through hells and flogged through paradises, calm and grinning with a vanishing face. At times he still dreams of a small field he recognizes, with the blue sky overhead and nothing else. Ey, da hat der Musik wirklich was rauschhaftet. David Bowie und Ernst Busch. Tag, wer bist du? Hi, Kuttner. Hi. Roger. Tag, Roger. Ich sag nix. Was? Ich sag nix. Wieso? Na Mensch, da liegt doch aber total nah, alles Roger zu sagen. So. Jetzt hast du doch rausgeholt. Und das ist natürlich eine total blöde Bemerkung, für die ich mich hier wieder schäme. So, Roger. Was hab ich denn, jetzt stelle ich aber mal die Frage. Was ist denn so los gewesen in den letzten 4 Wochen? Versuch mal jetzt, kannst du dich konzentrieren? Ja, ja, klar. Roger, dann konzentrier dich mal. Mhm. Und versuch mal jetzt, die letzten 4 Wochen zu überschauen, zu resümieren, zusammenzufassen, zu wie heißt das? Gefrier getrocknen? Und jetzt die Essenz. Das entscheidende Erlebnis der letzten vier Wochen. Naja, ich habe jetzt die ganzen Dienstage gar nicht gehört gehabt, außer einmal. Ach, hast du dich richtig verweigert deswegen? Jo. Nein. Ich höre ja sonst immer deine Sendung, gell? Die ist ja erstklassig, super, ja. Ja, das hört man aber, Udo Jahne, du. Ah, das geht mir aber runter wie Öl. Ich hab's eben mal gehört, ein bisschen bei Tommy Bosch oder so. Er hat da aus dem Brechfunk hingelegt oder so. Brechfunk? Sag mal, spinnt der? Hat der auch Brechfunk gesagt? Ich stand so im Videotext drin, ich guck ja mal nach, wisst ihr. Na, sag mal, das ist doch direkt eine Anspielung auf den Namen dieser Sendung hier. Wieso? Danke für dieses erstaunte Wieso. Nee, ich wollte mal was mal fragen. Ja, ach, frag mal. Was ist eigentlich jetzt ein Urlaub? Griechenland. Griechenland? Griechenland. Hast du dir da alt angeguckt, so schön? Ja. Alten Bauwerke da? Ja, in edler Einfalt und stiller Größe bin ich da so lang gewandelt. Ja, nee, echt, ehrlich. Ja. Hab mir das alles schön angekickt. In Olympia war ich. Mhm. Bisschen auf die Spiele vorbereitet. Die haben ja jetzt doppelt so viel Besucher wie sonst im normalen Jahr. Weil sie jetzt, wo Olympiade ist, alle nochmal selber kicken wollen, die Amis. Wie denn echt früher ausgesehen hat. Und wer jetzt in Atlanta ist, ja dann nur Coca-Cola zu sehen wahrscheinlich. Davon war ja da relativ wenig, Gott sei Dank. Und das Orakel von Delphi, ja? Hm. Mensch, erkenne dich selbst. Oh, oh, oh. Eine Herausforderung. Ja, so. Und du, was hast du gemacht die letzten vier Wochen? Ja, noch ein bisschen Schule, dann Ferien, viel geschlafen, so rumgelungert. So, immer bis wir schlafen. Ja, und ansonsten eher höhepunktslos so dahin geplätschert? So, ja. Ach Mensch, wie alt bist denn du, Roger? 15. Hm. Ey, du musst aber jetzt mal langsam anfangen, aus deinem Leben was zu machen. Wenn man das nicht selber macht, dann plätschert es so weiter. Und stell dir mal vor, das plätschert jetzt noch 60 Jahre. Ey, ist doch voll öde. Wird schon nicht. Na, wird schon nicht. Wie soll denn da was kommen? Hast du denn Pläne? Oh, ja. Ja. Ja? Und so, sag mal, auch wirkliche Herausforderungen für dich. Was ich machen will jetzt oder so? Na ja, irgendwie. Oder was du noch erleben willst oder was noch passieren soll. Na ja, erst mal meinen Beruf machen, dann lernen. Was für einen Beruf? Gaswasserscheiße hier. Oh, Klempner. Gaswasserscheiße. Aber Klempner ist doch prima. Ja. Freust du dich da drauf? Ja, klar. Ja? Ich kenne auch schon ein paar Leute, die da sind und so. Ach, bist du schon richtig, also richtig, dass du denkst, oh, wenn ich erstmal richtig so klempnern kann mit der Rohrzange und so? Ja. Ich guck mal zu, wenn sie da klempnern und so. Und ach, hast du richtig einen Spaß dran und deine Freude darauf? Ja, klar. Ah, das finde ich ja gut. Na, das ist ja viel, das ist ja, gibt's ja mal so wenig, wa, oder? Wie meinst du das? Na, dass Leute so richtig geil drauf sind, ihren Job zu machen. Ja, meistens sind ja faul. Oh ja, und reparierst du selber auch schon mal heimlich ein bisschen rum? Oh nee, lieber nicht. Das ist so hoher Wasserdruck. Also ich meine, selbst wenn du nachher Klempner bist, wirst du wahrscheinlich doch vorher das Wasser den Hahn zudrehen müssen, den Haupthahn. Ja. Ja? Und insofern könnte man jetzt auch schon üben. Ja. Ja, man hätte erstmal eine Freude an dem Mezeter, wenn der Haupthahn abgedreht ist. Ja, dann meckern sie ja alle rum. Und dann könnte man natürlich schrauben. Ja, ja. Mensch, Robert, du kriegst ein bisschen viel Beavis und Butthead, oder? Kann das sein? Roger. Ja, ja, klar. Ja, ist ja echt? Ja, wirklich? Ja. Mann, oh Mann, das ist aber schon, findest du nicht irgendwie doch eine erschreckende Tendenz, wie so die Medien, wie einem die sowas so aufdrücken und man das dann nachmacht? Nee, gut. Und wie ist so mit Metallica, AC/DC bei dir? Total spitze. Ja? Klar, immer beim Autowaschen, voll auf ihr drittes Radio. Stärker zuschaltet, dann geht's ab. Roger, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, warte mal, ich wollte mal fragen. Am 6. und 8. September sollen Berlin Star Trek Convention sein, stimmt das? Du kennst dich ja so aus. Nee, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Nee, damit sowas kenne ich mich ja nicht aus. Wenn noch jemand davon Hörern das wissen sollte, der wird doch mal bitte auch anrufen und das sagen bei euch da. Ja. Ja, weil jetzt sind ja die Leitungen hier wieder voll. Wird ja jetzt wahrscheinlich keiner extra deswegen anrufen. Aber ich glaube, dass Fritz da schon Bescheid sagen wird. Ja, gut. Alles, was so junge Menschen interessiert, wird ja abgedeckt vom Sender hier. Und den Rest muss ich immer übernehmen. Ich will da nämlich meinen Film vorzeigen. Was denn für ein Film? Den sind wir noch bei der Dreharbeiten bei uns. Ach, ihr dreht jetzt gerade einen Star Trek-Film? Ja. Hoi, wie lange soll der denn werden? So eine Stunde soll ja schon gehen. So. Eine Stunde? Ja. Von Action, gleich erste Minute, Kampfszene. im klingonischen Birds of Prey. Aber was macht er dann die restlichen 559? Naja, kommt noch was zu, so noch so mit Zeitverschiebung und so sein und so. Und auch ein bisschen so Liebe auch? Naja, nee, nicht mehr. Nee, wir sind alle Jungs, die das drehen, hä? Ja, oder? Ja, doch, ein paar Mädchen spielen da dann auch. Wie heißt denn Frau Dings da, Uhura, wie heißen die? Naja, wir haben noch nicht so viele Schauspieler und so, weißt du? Wir brauchen noch. Ach so. Wir haben die Tricktechniken und so bis jetzt. Ja, aber sagen wir mal, so ein Drehbuch ist schon geschrieben. Ja, ist halb fertig jetzt, also die halbe ist jetzt schon fertig. Hast du das geschrieben? Ja, mit einem Freund. Ja. Ach, dann mach doch mal in so einer Kurzerzählung, was da so passieren wird. Ja, zuerst ist so ein Planet, Schrot 4, ist so ein Planet, wo Händler und so sind, Gauner und so, ja. Und dann fliegt da die Enterprise dann so und hinterher kommt ein Bird of Prey von den Klingonen. Schiff und du beschießt die, dann fliegen sie mit Warp und da hast du schon mal Star Trek 1 gesehen? Nee, da kommen die in da so ein Wurmloch drin und das machen wir so, dass das Wurmloch nicht ein richtiges Wurmloch ist, so mehr Zeitverschiebung, dann verschiebt sich alles und kommen in der Vergangenheit hin. Ja, aber Mensch, da habt ihr einen enormen tricktechnischen Aufwand und dann verkleidungsmäßig. Oh ja, das wird noch ziemlich schwer, aber das kriegen wir alles, packen wir alles. Habt ihr euch jetzt schon ein paar klasse Tricks ausgedacht? Ja, so mit Warp-Antrieb und so. Die zieht sie ja immer so auseinander. Wie soll das dann aussehen? Ja, wie soll ich sagen, so wie ein Regenbogen sind da, so ziehen die. Wie ist das Raumschiff noch so halb vorne die Untertasse und so? Ja. Und dann, dass es sich so auseinanderzieht. So. Und wie wollt ihr das machen? Ja, mit Computern und so. Wir brauchen da sowieso noch Leute, die uns dabei helfen und so. Ei, mit Computern und so. Das wird mal ein schöner Akt. Ja. Und so feuerwehrmäßig, so pyrotechnisch? Naja, brennen sollte auch schon auf der Brücke und so. Ja. Aber wie wollt ihr das machen? Ja, Feuer liegen. Naja, das ist ja gut, wenn man auf Wasserklempner hochgelernt hat, oder? Ja, klar. Ja, na dann, au oh Mann, aber wenn der Film fertig ist, na dann schick mir aber mal eine Kopie. Ja, kann ich machen. Das wird ja ein Video, wa? Hm? Ja, dann schick mir mal eine schicke Kopie. Okay. Und dann kann ich mir das ankicken und habe meinen Spaß dabei. Ja. Und ihr müsst aufpassen, dass das Mikro nicht immer ins Bild hängt. Na, oder dass es ins Bild hängt, dass man weiß, es ist ein B-Movie. Gut. Danke ich dir für deinen Anruf. Ey, da hast du ja doch noch was vor in deinem Leben. Natürlich. Mensch, da kommst du so bescheiden und so ein bisschen leicht luschig daher und dann aber doch. Ja. Puh. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Hallo. Ja, hallo. Ja, wer bist denn du? Christine, was hast du dir denn für dein Leben jetzt noch vorgenommen? Du bist ja jetzt auch, sagen wir mal, 16? Nee, falsch. 15. Was? 14. Nein. 17. Hör ich mich so jung? 13? 20? 19? 24? 18? Fast 19. 18? Ja. Ende 18. Und wie ist bei dir so mit Beavis and Butthead? Also, weißt du, was ich nur vom Leben vorhab? Ja. Nee, also ich wollte eigentlich jemand ganz anderem anrufen. Weswegen denn? Na, vorhin hat auch so ein Typ angerufen und der hat eine Frage gestellt und da hast du gesagt, dass das gar nicht zu beantworten ist, dass das völlig unmöglich ist. Ja. Ich glaube, der wollte wissen, wieso jetzt alle so einen komischen Schlager gut finden, ne? Ja. Und also ich finde, die Frage ist dann einfach zu beantworten. Na, beantworte mal. Findest du so einen Schlager auch gut? Was? Findest du das auch gut? Nee. Also. Na, also und dann denkst du aber doch, du kannst es erklären. Ich glaube, da hat mal halt irgendjemand, der ganz schlau war, der hat gesagt, also dieses Jahr sind Schlager ganz beliebt und so. Der hat es so lange gesagt, bis das ein paar gelobt haben. Und dann haben das immer mehr gelobt und jetzt sind die ganz beliebt. Na, meinst du, dass das so funktioniert? Na, ich glaube, weil... Wenn man jetzt ganz schlau ist und irgendwas sagt... Na, guck mal, diese ganzen komischen Boygroups und so, kennst du, ne? Ja. So Backstreet Boys und ja, so. Ja, prima, oder? Also, muss ich jetzt nicht zu sagen, wa? Nee, ist doch aber toll, wenn man nachher von Kuscheltieren ertrinkt. Vielleicht. Ja, dann denkst du, dass man nach mir jemand zum Beispiel mit einem Kuscheltier werfen würde? Weiß ich nicht. Nee. Und also wenn ich mich jetzt mal auf so eine Fantasie einlasse, dann könnte ich mir eher vorstellen, leere Bierbüchsen und das würde mir nicht gefallen. Leere Bierbüchsen? Ja, leere Bierbüchsen. Ja, ich meine, volle tun mehr weh, aber die bringen natürlich andererseits, bringen die auch wieder Punkte. Na gut. Also nee, jedenfalls wollte ich dann sagen, da ist ja auch immer so irgendeiner gewesen, der hat gesagt, ja, das sind die ganz tollen Neuen und die sind ganz super. Und dann haben die Mädels das alle gesehen und dann fanden sie die auch alle gut. Also die funktionieren ja auch nur so. Mhm. Und ich glaube, deswegen finden jetzt auch alle so eine komische Schlager. Du meinst das bloß abgefeimte, ausgedachte Überredungskünste? Ja, also so Trendmacherei. Ist möglicherweise aber wie macht man denn Trends? Na, indem man überall rumrennt und sagt, das ist ganz toll. Hast du schon mal versucht, einen Trend zu machen? Nee. Na siehst du, versuch mal, dann wirst du sehen, wie schwer das ist. Nein, ich habe ja nicht so eine Beziehung. Also zum Beispiel könnte ja Fritz einen Trend machen. Welchen denn zum Beispiel? Ja. Welchen würdest du dir den Trend wünschen? Nee, irgendwie jetzt so speziell fällt mir nicht ein. Also ich würde mir zum Beispiel einen Anti-Boygroup-Trend wünschen. Von mir aus Girlgroup oder so. Na, Girlgroups, die gibt's ja sowieso. Diese schicken Girlie-Bands. Tic-Tac-Toe und sowas, du. Nee, meinte ich jetzt, du weißt Gott nicht direkt gerade. Was denn? Na, so richtig, die Ollen. Was sind denn Olle? Olle Girlie-Bands. Shangri-Las zum Beispiel. So. Aus den 60s. Oder im Grunde France Gall, ist dem ja auch schon fast zuzurechnen. Ich meine jetzt sowas richtig, was so richtig Anti-Boy-Group ist oder so. Also zum Beispiel die Britpop-Groups oder so. Blah. Hier zum Beispiel, genau. Also die sind alle nicht so schön und so. Naja, aber sind aber auch schon, also ist vielleicht nicht ihre Schuld, aber es funktioniert natürlich auch so ein bisschen Boygroup-mäßig, halt, oder? Halt das Gegenteil ist von denen. Ja, als neulich hier Blur im Studio war vor einem halben Jahr, da standen aber auch 10 aufgeregte Mädels. 10? Ja, na, oder 15 oder 20. Wahnsinn. Ja, die sich einfach so hergetraut haben. Und wo immer die Gefahr bestand, dass sie jetzt gleich in Ohnmacht fallen. Die fallen in Ohnmacht bei Blur. Naja, ich hatte schon ein bisschen die Angst. Was haben sie dich ja gesehen? Nee, die haben mich keines Blickes gewürdigt, sondern boah, die waren... Ist das nicht hart, wenn man so als halbwegs berühmter Moderator... Ja, ich hätte sie aus dem Studio jagen können, die Blur Boys. Ach so, ich dachte die Mädels. Nee, und versucht die Interessen der Mädels, also die Blicke der Mädels auf mich zu lenken. Indem du Blur aus dem Studio jagst. Ja, damit hat mir wahrscheinlich nicht gelungen. Ich hätte mir schon was Cleveres einfallen lassen müssen, aber mir ist nicht Cleveres eingefallen. Hat dir jetzt nicht clever eingefallen? Nee, und Johnny stand da und hat die interviewt und hat natürlich einen Teil des Ruhmglanzes abbekommen. Und ich habe die nicht interviewt, ich habe keinen Teil des Ruhmglanzes abbekommen. Ja, und ich glaube, Johnny zehrt heute immer noch davon, dass er sich mit Blur unterhalten hat. Das hast du dann irgendwie falsch abgefasst, war? Ja, das war ich irgendwie, also das war nicht mein Tag. Nicht dein Tag? Ey, gestern war... war auch nicht mein Tag. So ein geiles Thema, das war gestern? Das Versager, ne? Alter, das wäre mein Thema wieder. Eben, das wollte ich jetzt dazu sagen. Woll, ehrlich? Naja, ich bin ja... Flink, aber jetzt ein bisschen direkt von dir. Ich bin also vielleicht doch ein direkter Mensch, ja. Naja, vielleicht solltest du ja mal die Direktheit ein bisschen abstellen und mit Kuscheltieren werfen üben. Das ist jetzt ein bisschen weit, weil bis nach Potsdam werfen, klappt nicht. Kannst du ja herkommen und hier werfen. Ey, oder du jetzt nach Potsdam oder zum Beispiel ohnmächtig werden. Wie? Ich würde jetzt so gerne nach Potsdam kommen, aber ich bin hier in so einem totalen Kaff und... In was, wo bist denn du? Kennst du Klausdorf? Nee. Das ist bei Zossen irgendwo. Aber Klaus, so heißt doch der, hieß doch der Opa von der Dings. Ja, genau, der. Ist das so ein richtig Männerdorf? Oder wie der hieß, ne? Klaus Waldemar, ja, irgendwie Waldemar hinten und zwischendurch vorne, was? Ja, zwischendurch, irgend so ein Dackelname. Nee, Waldemar war ja der Dackelname. Ja, genau, stimmt, ja. Also ein komischer Bart schon. Klausdorf? Ja, aber, Und Klausdorf ist so weit weg? Das ist ganz weit weg. Also im Autoradio krieg ich nicht mal Fritz richtig drin, so weit ist das weg. Ach, wo liegt denn Klausdorf? Ja, bei Zossen irgendwo, wisst ihr da so? Zossen? Ja, das ist also ungefähr so 60, 70 Kilometer sind es bestimmt von Potsdam. Oh. Ja. Mann, so weit kann der Sender nicht mal senden? Ach, im Autoradio kannst du das nicht hören. Autoradio nur, ja, da ist das Radio und das funktioniert nicht mehr so. Ah ja, nee, das ist ja nicht schön. Aber ich habe hier schon richtig einen ordentlichen Rekorder, da geht es. Da kann ich mal mithören. Das ist doch mein einziger Trost hier in dem Nest. Ja, wie war denn dein Name nochmal? Christine, du hast jetzt aber die Frage ja nicht beantwortet, was du denn noch so aus deinem Leben machen willst. Was ich aus dem Leben machen will, ja. Du bist doch aber jetzt gerade in so einem kritischen Alter mit 18. Na, ich mache momentan, versuche ich doch recht eifrig, irgendwann mein Abitur zu beenden. Ah ja, hat's denn ein Gymnasium in Klausdorf? Ah nein, ich bin doch aus Potsdam. Ich bin doch nur jetzt kurz in Klausdorf. Ach so. Ich bin eigentlich ein Potsdamer, aber... Ach so. Ja, und ich bin hier, weil ich arbeite hier für ein paar Wochen und das ist halt doof, immer zwischen Potsdam und Klausdorf hin und her zu fahren und dann bin ich halt richtig... Was machst du denn da in Klausdorf, was du nicht auch in Potsdam machen könntest? Na, ich bin Bademeister. Bademeisterin? Ja. Oh, das ist doch aber prima. Naja, ist ein bisschen langweilig. Haben die da einen schönen See in Klausdorf? Ah, klar, einen geilen See haben sie. Wie heißt denn der? Mellensee heißt der. Mellensee? Und wie lange bademeisterst du denn da immer? Ja, also jeden Tag oder was meinst du jetzt? Ja, so jeden Tag? Jeden Tag? Ach, so bis ich von 10 bis 6 oder so. Ach. Also den ganzen Tag, ja. Und wie lange machst du das jetzt schon? Also jetzt bin ich hier schon 3 Wochen. Und hast du schon mal jemanden retten müssen? Nee, zum Glück nicht, weil das Wasser ist ja schon kalt. Ach, es war ja jetzt auch lauter Scheißwetter, ne? Ja, genau, war immer Ostregen und so. Das ist ja aber ein Glück für einen Bademeister, ne? Ja, dann hat hier immer nichts zu tun, wa? Ja, da sitzt man da, hat Bild der Frau und kann Kreuzworträtsel lösen. Das ist sowieso ein Problem, wa? Weil ich bin schon dazu verfallen, Girl und Mädchen zu kaufen. Und deswegen bin ich auch auf die Boygroups gekommen vorhin. Ich bin jetzt nämlich total informiert, musst du wissen. Ja. Naja, durch diese ganze unglückliche Situation... Ja. Immer was lesen zu müssen. Ja, aber nehmen wir mal an, wie lange bademeisterst du denn da noch? Jetzt noch 3 Wochen. Oh, das ist ja doch ziemlich lange, oder? 6 Wochen Bademeisterei. Ja, genau. Na, also hart ist es nicht, weil ist ja halt, wie gesagt, ein sehr erholsamer Job, aber langweilig ist es wegen. Und wo bist du dann da untergebracht? Haben die da so für Gastbademeister extra, sagen wir, Unterkunftsmöglichkeiten? Hier gibt es so, so eine Art Baracke oder das ist Bungalow oder wie du das nennen willst. So eine Bademeisterinnenbaracke? Ja, sowas. Für Bademeister. Da gruselt es einen denn da nicht, wenn man dann nachts ganz alleine an der Badestelle in einer Baracke schläft? Doch, tut's. Aber ich habe halt immer Radio an, damit immer ein Geräusch da ist. Ja. Oder Fernseher oder so. Und das ist dann schon... Und aber kommen da nicht nachts, sagen wir mal, auch gröhlende und betrunkene Klausdorfer dann vorbei und werfen Flaschen in den See und... Nee, sind nur manchmal so also Jugendliche oder so und die sind also ganz ruhig. Ach so, na dann jetzt ja. Ja, ich glaube, die sind vielleicht nicht so wild hier. Weiß ich nicht. Also ach Mensch, denn, verschlafen irgendwie. Dann muss man ja vielleicht doch mal an den Mellensee fahren, wenn jetzt doch noch schönes Wetter ist. Ja, aber da ist wirklich schön, ja, hier. Finde ich so von der Natur her und so, ist das schon geil. Ja, und wenn man ein bisschen Ertrinken simuliert, dann hat man sehr möglicherweise die Chance, den Rückweg gewissermaßen von dir erledigen zu lassen. Ja, dass man bloß eine Strecke selber schwimmen muss. Wenn man Ertrinken simuliert, ja? Ja. Dann war das die letzte Chance, den Rückweg von mir machen zu lassen. Ach, dann gibst du aber voll Ärger, oder? Dann wäre ich ganz böse, weil ich ja dann wegen so einem Scheiß ins Wasser muss und es ist so kalt. Ist also kein Weg, dich kennenzulernen zum Beispiel. Auf jeden Fall. Also, das wäre ganz... Was sollte man denn da lieber machen? Um mich kennenzulernen? Mhm. Ach, weiß ich nicht. Wenn man dir ein Tütchen Eis vorbeibringt? Ja, zum Beispiel. Das wäre schon prima, oder? Ja, das ist schon was Nettes, weil hier gibt es so richtig geiles Eis. Hier ist so ein Eisladen gleich bei mir neben dem Bungalow. Ja. Da gibt es so richtig echt leckeres. Ach, gibt es denn da auch so Versuche, wenn man da jetzt so als Bademeisterin da sitzt? Wahrscheinlich ja dann auch eher leicht bekleidet, oder? Ja, doch eher. Ja, notgedrungen? Dass dann so Kerle ankommen mit so, sagen wir mal, leckerem Eis und versuchen, einen ins Gespräch zu verwickeln? Naja, also ja, hatte ich auch schon, aber war eher harmloser Natur. Naja, nur... Was heißt denn eher harmloser Natur? Ja, naja, das waren, also erst waren die noch ein bisschen jünger und ja, das war nur so, die haben nur kurz gefragt, was ich hier so mache und das war auch nur deswegen etwas interessanter, weil der eine Typ auch aus Potsdam. Aber warum haben die sich dann aufgerafft, jetzt wissen, ein Eis zu kaufen und das zu dir hinzutragen? Nee, das haben sie nicht gemacht. Ach, haben sie nicht gemacht? Nee, die haben nur so, Ach so, kostenlos geredet quasi mit dir. Genau. Ja, das ist aber dann wirklich voll harmlos. Ja, das war wirklich echt harmlos. Ja? Ich hab gesagt, das ist hier Ostverschlafen und so. Ja. Und ist aber nicht so, dass da mal jemand mit dem Eis käme? Nee, war echt noch nicht. 3 Wochen schon? Du kannst einen Aufruf starten. Bringt der Bademeisterin in Klausdorf Eis. Ja, die Bademeisterin in Klausdorf am Mellensee. Christine, bist du da auch die einzige Bademeisterin? Ja, ich glaube, ja klar. Und hast du denn auch so richtige Bademeister-Sachen an, dass man das sieht, dass du Bademeisterin bist? Also sagen wir mal so eine feuerwehrrote Bade? Nein. Guck mal, ich bin ja als Bademeister und als Rettungsschwimmerin organisiert in einem Verein. Ja. Namentlich DLRG. Kennst du, wa? Bestimmt? Nee, DLRG? RRG. DLRG? Nicht? Nee, was heißt denn das? Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Ach so, ja. Ja. Sie kennen eigentlich. Mhm. Und die tragen als Einsatz oder als Dienstkleidung hellblau. Also so ein scheiß Babyblau, finde ich. So ein komisches. Da hast du dann so einen Badeanzug in Babyblau. Sozusagen, aber passt ja. Ist doch aber blau, ist doch für Jungs eher, ja. Müsste doch rosa sein eigentlich. Nee, rosa, ich habe so eine waschechte Baywatch-Boje, die ist orange. Und die tut's auch, so als Signalwirkung. Ah ja, hast du die am Körper befestigt? Nein, die liegt immer so vor mir, da ich immer meine Füße drauf halte. Ach so, ja. Und hast du denn auch so einen, sagen wir mal, so einen Ball, den du hochziehen kannst zur Sturmwarnung? Hab ich noch gar nicht geguckt. Mann. Also ich habe noch nicht geguckt, aber ich würde sowas vorher nicht benutzen. Ich würde dann nur sagen, dass die alle aus dem Wasser kommen sollen und dann... Aha, aber eine Trillerpfeife zum Beispiel hast du? Nö. Na, aber wie willst... Ich habe hier so einen Lautsprecher, der ist am Haus dran außen. Ah ja. Und da machst du dann aber auch schon manchmal Durchsagen, wenn die da über die Stränge schlagen? Nee, dann nicht. Also wenn Boote so in den Badebereich fahren oder so. Oder ja. Wenn Gewitter ist oder so. Ja. Denn und dann sagst du, aber weg da! Ja. So, ja? Ja, ja. Gut, das stelle ich mir ja doch toll vor. Naja, so toll ist es nicht. Und noch. Und jetzt ist aber ruhig. Wie viel passen da überhaupt hin an die Badestelle ungefähr? Oh, keine Ahnung. Na, vielleicht 250 oder so. Ja, und wie viel sind jetzt so da im Durchschnitt? Na, also heute waren es vielleicht 40. Also war ich, ist nicht los hier. Also nicht überlaufen. Man kann, wenn man jetzt einen ruhigen, schönen See, findet man dann in Klausdorf, den ja. Mellensee. Heute war eine Gruppe aus Rudow da, aus Berlin. Ey, da war ich total überrascht, weil das ja schon das Ende war. Das Ufer weg und das waren so eine Kinder und die waren extra hier, weil das hier so schön ist. Ja. Das fand ich ganz toll hier. Christine, dann danke ich dir jetzt erstmal für den Anruf. Ja, nichts zu danken. Ich muss ja jetzt gleich wieder, glaube ich, eine Musik spielen, oder? Ja. Ach, jetzt muss. Ach, halt. Darf ich noch was, noch jemanden grüßen? Warte mal, darfst du jetzt noch jemanden grüßen? Ach ja, jetzt. Doch, ich finde ja, doch, nee, klar, weil du auch so ein Verein. Ich jetzt Heiko, weil der fährt gerade mit meinem Auto nach Potsdam. Und Heiko, lass bitte mein Auto ganz. Ich brauche es wieder. Was ist denn der Heiko für ihn, ne? Bitte, ist ein Kumpel von mir. Der wohnt da bei mir in der Nähe in Potsdam. Und der ist aber okay. Der ist okay, ja. Gut. Ja. Also ein Typ, den man sein Auto borgen kann. Genau, so einer ist das. Gut. Christine, dann danke ich dir. Das war, glaube ich, aber auch eine substanzielle DLRG-Durchsage jetzt. Insofern soll dir die gestattet gewesen sein, war ja auch, sagen wir mal, so sinnloses Grüßen finde ich auch immer widerlich. Das war auch kein sinnloser Gruß, oder? Nee, war ja eben nicht. Den fand ich ja voll prima. Ja. Ja. Du. Ach Mensch, Mellensee, das muss ich mir merken. Da werde ich ja vielleicht mal meinen edlen Körper in die kühlen Fluten werfen, du. Ja, ey, mach das. Ich kenne ja mal keine Seen. Ich bin ja mal zu doof. Und ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht sollte ich doch mal den Balkon streichen, dann muss ich im Urlaub nicht mehr wegfahren. Da hast du ja auch keinen See auf dem Balkon. Nee, das stimmt. Das ist natürlich auch doof. Und in Potsdam kann man ja nicht baden gehen, wa? Nee, ich war noch nie in Potsdam baden. Ey, da kann man auch nirgendwo baden. Aber naja, deswegen wahrscheinlich, weil man kann ja da überhaupt dann nirgendwo ja, baden gehen. Ich würde ja nochmal in Potsdam baden gehen, aber geht ja nicht. Christine, ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Ja, jetzt, tschüss. Ah, jetzt kommt erstmal, bevor jetzt die Nachrichten kommen, ich weiß sowieso immer einer der Höhepunkte der Sendung und erhöht die Attraktivität der Sendung deutlich, gerade wenn Henning Wächter die Nachrichten liest, kommt jetzt erstmal Chibo Matto, großartige Musik, Know Your Chicken. Noisy ever.

Und sprich bitte ins Mikrofon. Und dann gibt es ja immer für mich immer die Herausforderung, ich denke, das ist ja immer wichtig, ist eine kulturpolitische Verantwortung, die ich da trage. Es muss eigentlich so viel wie möglich Wolfgang Neuss gespielt werden. Nun ist es aber nicht so leicht, Wolfgang Neuss zu spielen. Erstens gibt es davon nicht so viel und dann sind die Sachen alle natürlich auf Platte relativ unveränderbar, sodass man da kaum was rummogeln kann, sondern man muss die Sachen nehmen, die da sind und muss dann einfach versuchen, eine Brücke zu bauen und so zu tun, als ob jetzt dieser Titel oder diese Erzählung oder so von Wolfgang Neuss jetzt hier auch herhört. Aber im folgenden Fall fällt es mir relativ leicht. Wolfgang Neuss erzählt vom Urlaub. Onkel Paul schreibt vom Urlaub aus Warna, vom Schwarzen Meer. Als Westler ist man hier Kaiser. Die Urlauber aus Polen, Tschechen und so haben einen unverschämten Respekt vor der D-Mark, wie sie bei uns als Zahlungsmittel gäbe ist. Ich wohne in ein wunderfeines Marmorhotel und schaue morgens auf den Campingplatz am Strand, wo die aus der Zone selten. Ich brauche bloß mal ein 50-Pfennig-Stück aus dem Fenster zu werfen in den Sand. Hey, ist das eine Balgerei. Quasi hab ich drei Diener. Einer aus Chemnitz trägt mir Diener. Einer aus Chemnitz trägt mir Diener. Einer aus Chemnitz trägt mir Diener. Einer aus Chemnitz trägt mir das Handtuch zum Meer. Einer Wolfgang. Aus Parchim trocknet mir ab und gestern hat mir sogar ein Funktionär aus Frankfurt oder eine Strandburg geschippt. Die habe ich aber gleich wieder eingerissen, denn das war so realistische Stuckatur. Der hat so gebaut wie, na, wie heißt denn der Nachfolger von Stalin? Frankfurter, richtig, wie in der Frankfurter Allee hat der da gebaut. Auf jeden Fall nie wieder in den Harz. Hier putzen sie Schuhe, schleppen das Essen und lachen dich an. Ich weiß, die wollen bloß unser Geld, aber trotzdem. Es ist beinahe so schön wie damals, 1940 in Paris, nur eben slawischer. Morgen will ich mir mal probehalber etwas kubanischen Zucker in den Hintern blasen lassen. Warum denn nicht, wenn man sich's leisten kann? Gestern hat sich Helga manikürieren lassen, aber an die Füße. Von zwei Kunststudenten aus Leipzig. Sie sieht jetzt den Osten mit ganz anderen Augen. Entschuldigt bitte die Maschinenschrift, aber die Kulis aus der Zone holen mir gerade einen Pfund Kaviar aus Odessa. Das ist hier um die Ecke. Herrlich, herrlich. So stelle ich mir die Wiedervereinigung vor. Das Ganze dann an der Ostsee. Mit deutschem Grüß Gott, euer Onkel Paul. Hey Kinder, Serge Gainsbourg. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Vorerst dann gekauft. Serge Gainsbourg. Ganz neu. Aber die Platte nicht, die ist schon älter. Ich bin hier voll durcheinander. MC kam eben drin, der macht nachher den Nightflight hier und hat mir gerade eine schicke Variante von. Können wir einfach mal gemeinsam drin hören, wa? Na, was ist das? Nicht zu erkennen, oder? Da müssen wir dann eine Minute warten. Na? Kottchen. Ach, prima. Lassen wir hinten einfach ein bisschen laufen. Hi, wer bist denn du da? Hallo, hallo. Ja, Icke? Ja, du. Ja, moin. Moin. Ja, ich wollte nur einfach mal sagen, dass deine Sendung halt ein bisschen daneben ist. Ja, danke. Das ist ja, auch wichtig, dass man so Kurskorrekturen kriegt von den Zuständen, Zuschauern an den Loipen, Piss und Pisten. Ja, richtig. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist du da? Hallo, Jürgen. Huhu. Huhu. Ich bin der Henry. Hi, Sir Henry. Die Zeit im Prinzip, in der du nicht da warst, war für mich eher nicht so langweilig, weil ich jetzt auf Arbeit nicht mehr Fritz hören kann im Zivildienst. Sondern höre ich nur noch Walkman und da höre ich alte Sendungen von dir. Da wird man aber auf die Dauer auch ein bisschen doof im Kopf, oder nicht? Ach nee, es sind ja 8 Stunden am Tag und ich höre 1 bis 2 Sendungen am Tag. Also es verteilt sich einigermaßen. Ja, und kannst du da jetzt auch schon so Sendungen mitsingen? Nee, eher schlecht. Aber du wolltest irgendwann mal noch eine Sendung machen. Eine Mondsendung? Über schlechte Wörter oder über, irgendwie negative oder so. Also du hast ja mal schöne Worte gemacht. Ja. Du wolltest mal über hässliche Worte. Eklige Worte, aber ich habe mal eine Sendung gemacht über Sachen, die man nicht sagen darf. Ach so, und da hast du das schon im Prinzip so... Im Prinzip habe ich jetzt schon abgearbeitet. Also, dass man zum Beispiel nicht Tschüssikowski sagen darf oder und tschüss und so eine Sachen. Wo cool, uncool ist cool. Ja, uncool ist cool, genau, das war das. Ja, dass man eigentlich... Ja, ich bin noch da. Ja. Ach, das wolltest du mir jetzt aber sagen. Nee, ja, ich wollte bloß sagen, dass es im Prinzip die Zeit für mich gar nicht so lang vorgekommen ist, weil ich halt... die Sendungen mir angehört habe. Ach, das freut mich ja doch, wie man da, wie einem dann doch gelingt, sagen wir mal, das Leben junger Menschen zu strukturieren und dem einen Sinn zu geben. Ja, im Prinzip habe ich die Zeit relativ gut überbrückt. Sir Henry, da danke ich dir aber sehr für diesen mutmachenden Anruf. Ja, kann ich anderen Leuten nur empfehlen. Okay. Aufzeichnen. Alles klar. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine, jetzt müssen wir hier irgendwie noch eine Viertelstunde rum. Ist ja aber prima. Voll Moog-mäßig. Ist aber auch kein Wunder. Heißt der The Moog Cookbook. Die Platte. Ich hoffe, dass ich dem da... MC, habe ich dir den Song jetzt geklaut hier? Wolltest du den nachher spielen? Den hat er... Ach, den Song hat er mir quasi geschenkt. Ist echt großzügig. Hi, wer bist denn du? Nein. Einfach nur ein bisschen leise. Ja. Hallo? Ja. Ja. Hier, Telefon. Mark. Na Kinder, ihr seid euch aber voll uneinig, wer da jetzt dran ist, oder? Hallo? Hallo? Hallo? Ah, jetzt sieht es wieder so aus, als ob ich angerufen hätte. Hallo? Marc? Max? Max? Ja, Telefon. Max, nun komm aber ran an die Rät, sonst leg auf hier. Hallo? Was? Jetzt fängt er an zu wählen, ich wäre verrückt. Max, wenn nicht. Tag, wer bist denn du? Ja, hi, Melanie. Hi, Melanie. Ja. So, dein Lebenshöhepunkt in den letzten 4 Wochen? Ja, mein Schulabschluss, würde ich sagen. Dein Schulabschluss? Ja. Wie alt bist denn du, 14? Nee, ich bin letzten Mittwoch 16 geworden. Ja. Das war dein Höhepunkt. Und habt ihr denn auch so eine schicke Schulabschlussfeier gemacht? Ja, genau. Ja, und wie sah denn die aus ungefähr? Wie kann man sich die vorstellen? Naja, wir haben so einen Raum gemietet in einer Tanzschule. Bist du auf die Tanzschule? Gehst du auf die Tanzschule? Bist du auf die Tanzschule gegangen? Nee. Achso, dann war das das erste Mal, dass du die heiligen Räume der Tanzschule betreten hast. Nee. Unsicheren Schrittes. Hä? Unsicheren Schrittes, sag ich. Nö. Nicht? Nö. Und kam es denn da wenigstens zu Exzessen? Wie jetzt? Zu Exzessen? Na, zu Exzessen. Bei der Schulabschlussfeier jetzt. Ist ja doch eine Gelegenheit oder ein Anlass, mal aber richtig über die Stränge zu schlagen. Ja, I know. Ja? Also sagen wir mal, 1,5-2 Stunden sind die Eltern sind betrunken, liegen unterm Tisch. Nee, die und waren dann, schon zu Hause. Ja. Ach, die waren dann schon weg. Ja. So, und dann war unter den Tischen ja relativ viel Platz. Ja, kann man ja? sagen. Sodass ihr also Gelegenheit hattet, und habt ihr die Gelegenheit auch genutzt? Kann man halten, wie man will, ja. Ich frage dich ja jetzt aber. Welche Gelegenheit jetzt? Zu Orgien oder? Ja, ja, zu Exzessen, sturzbetrunken unterm Tisch zu landen. Sturzbetrunken ist korrekt, ja. Schuhe weg und dann... Schuhe weg? Ja. Wieso ein Schuhe weg? Na, wir haben die Schuhe alle ausgezogen und dann... Ach, um so richtig, euch richtig frei zu machen quasi. Ja, genau. Um so richtig die Sau rauszulassen, aber erstmal Schuhe ausziehen. Ja. Und dann? Ja, dann haben wir da unsere Orgien gefeiert. Und wie sah das aus? Jetzt naja, beschreib doch mal. Übereinander, untereinander, seitlich. Was heißt denn das jetzt übereinander, untereinander, seitlich? Na, dann lagen wir da bis zum nächsten Morgen, dann haben sie uns rausgeschmissen. Ach, die Orgie bestand darin, dass ihr dann bewusstlos unter den Tischen gelegen habt? Ja, oder so. Und kannst du dich jetzt noch an, sagen wir mal, so sagen wir die letzte halbe Stunde vor der Bewusstlosigkeit, an die erinnern? Ja. Aber? Naja, war nicht so besonders. Wieso nicht? Na, meine Mutter war vor der halben Stunde, war sie noch da. Ja. Ach so, das, also so, dass du dann jetzt gewissen hast, die halbe Stunde, die Erinnerung einerseits an so körperliche Übelkeitsgefühle und die Anwesenheit deiner Mutter. Ja, genau. Ja, das ist ja dann doch ein bisschen viel. Da wird er mir aber richtig speiübel, oder? Wenn das Bild zusammenkommt. Ja, die Mutter, die hat mir schon gereicht, ja. Ja, das meine ich ja. Naja, gut. Und woran bestanden dann das Orgienhafte? In der anschließenden Bewusstlosigkeit, nehme ich an. Ja. Und sonst aber eigentlich nicht weiter orgienmäßig? Nee, eigentlich nicht. Naja. Und denkst du, dass das jetzt, also das war jetzt wahrscheinlich einer der Höhepunkte deines Lebens? Ja. Ja. Und danach der Schulabschlussstreich, ne? Ja. Und wie sah der aus? Ja, wir haben alle unsere Lehrer in den Musikraum geführt. Hm. Haben wir alles schön geschmückt am Vortag und so. Ja, und dann haben wir halt, wir hatten 3 Stripper bestellt. 3 Stripper? Ja. Ach, ja. Von wo aus rufst du an? Aus Spandau. Aus Spandau. Mhm. Ach, und da gibt es in Spandau gibt's dann so notorische Stripper, die man für Geld in Musik, ins Musikzimmer bestellen kann. Ja, sicher. Für Geld tun die alles. Ja, der Spandauer. Ja, genau. Ja, und dann haben die sich da hingestellt, dann haben die angefangen, sich auszuziehen. Ja. Und dann? Ja, da haben wir uns alle gefreut, ja. Bei der Frau, also die haben ja immer die Lehrer da nach vorne geholt und so. Ja, und die Lehrer haben dann die BH nicht aufgekriegt von der Frau. Da gab's schön... Gelache. Die Männer, die männlichen Lehrer? Ja, genau. Und lachte ihr jetzt an den Lehrern oder am BH? Ja, an den Lehrern bestimmt, ja. Aber ihr selber habt euch nicht vom BH überzeugt? Ob wir ran durften oder nicht? Nee, aber habt ihr vorher mal einen Blick auf jetzt ein normaler BH war? So dass man jetzt daraus schließen kann, dass wir, die Lehrer, die nicht aufkriegen, völlig Frauen oder BH, zumindest BH unerfahren sind? Ja, Frauen unerfahren sowieso. Mensch, du hast ja aber nicht so ein goldenes Bild von deinen Lehrern. Die von mir auch nicht. da will ich jetzt aber nicht weiterfragen. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, warte mal, nicht so schnell. Warum nicht? Ja, ich habe heute Mittag, habe ich hier so einen Brief bekommen. Und der geht mir ganz schön an den Nieren irgendwie. Ja. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ja, und jetzt erwartest du, dass ich dir sage, was du machen sollst? Ja, genau. Schmeiß weg den Brief. Oder hast du ihn schon gelesen? Ja. Ach, das war der Fehler. Hören, oder was? Du hättest ihn ja nicht erst lesen sollen. Ja, ich muss ja wissen, wer mir da geschrieben hat. Na, das kann man ja hinten vom Absender ablesen. Ja, Absender, rate mal. Na, werden. Steht dein Andreas. Dein Andreas? Ja. Und du, jetzt kennst du deinen Andreas nicht? Nee, und da ist ein Foto bei, aber ich kenne ihn nicht. Und, wie sieht er aus? Ah, ganz dufte, ja. Na, dann schreib ihm doch. Ist ja keine Adresse bei. Ach so, na, dann schreibt er nochmal. Dann mach dir keine Sorgen. Ist doch sicher eher so ein antragsmäßiger Brief, oder? Der will da was von dir, der Junge. Ja, weiß ich nicht. Hi, mein Name ist Andreas, bin 17. Ja, seit letzten Monat habe ich dich beim Gassi gehen mit deinem Hund beobachtet. Ich habe mich sofort in dich verliebt. Deshalb würde ich dich auch gern besser kennenlernen. Ey, kenn mich aus, der will was von dir. Ja? Ja, glaub mir das. Und du würdest ihn aber auch gerne kennenlernen? So wie er jetzt aussieht auf dem Foto, ja. Achso, vielleicht ist er auch schon 20 Jahre alt, oder? Nee, er steht 17. Naja, dann geh doch einfach mal runter mit deinem Hund. War ich schon. Heute? Nee, gestern. Na, aber du hast den Brief doch erst heute gekriegt. Ja, heute ist schon Mittwoch, mein Freund. Ach so, nee, dann hast du den Brief aber erst dann gekriegt. Ja. Und da steht, am 16.07. in der Pizzeria um 18 Uhr. Heute ist aber Mittwoch, mein Freund. Warum denn nicht? Weil mir das albern vorkam. Ich fühle mich total verarscht von dem Brief. Ich weiß auch nicht. Wieso denn? Ja. Mann, der will dich bloß kennenlernen und dich wahrscheinlich irgendwann auf den Mund küssen. Ah ja? Ja. Und damit kann man doch leben mit dem Gedanken, oder? Ja, danke schon. Ja. Wenn er wirklich so aussieht, wenn das nicht ein Foto von seinem Freund ist oder jetzt aus der Bravo ausgeschnitten. Hast du das umgedreht mal, das Foto? Ja. Ist das vielleicht aus Zeitungspapier bloß? Nö. Ist ein richtig? Ja, ist ein richtig. Ja, na denn? Dann wird er schon so aussehen möglicherweise. Mhm. Ey, dann ist bald wieder ein Brief drin, aber da musst du aber hingehen. Meinst du? Naja, wenn du ihn kennenlernen willst, dann sonst natürlich nicht. Ich fühle mich total verarscht von dem Ding. Weiß ich gar nicht, ey. So eine Scheiße macht. Sweetheart, da kann ich dir jetzt aber nie weiterhelfen. Na, was soll er sonst schreiben, dass du dich nicht verarscht fühlst? Ja, das schreibt man auch. Du bist nicht leicht zu nehmen. Danke. Also wenn ich jetzt Andreas wäre, dann würde ich also sofort meine Bemühungen einstellen. Mhm. Weil mit so komplizierten Frauen, das macht ja bloß Ärger den Rest des Lebens. Danke. Bitte. Mhm. Tschüss. Tschüssi. Mensch. Gibt ja doch noch Probleme, du, im Leben hier. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Tilly. Tag, Tilly. Ja. Ach, wir haben ja Gott sei Dank gar nicht mehr viel Zeit. Ja, dann beeile ich mich mal. Wie bitte? Dann beeile ich mich mal. Ja, dann beeile ich mal. Also ich war bei einem Downset-Konzert. Hast du das schon mal gehört? Nee. So eine Hardcore-Gruppe aus L.A. Habe ich gewonnen bei Fritzi-Karten. Das war ganz witzig. Ich hatte 2 Karten gewonnen, habe ich ihnen noch verkauft für 20 Mark. Ach, na das ist ja bitter. Ehrlich? Aber du, ich war nicht spekulantenmäßig. Ich stand davor, habe erstmal eine geraucht und kam eine Gruppe an, habe ich da gesagt, 15 Mark hat er mir 20 gegeben. Also, und 25 Mark hat die gekostet. Na gut, dann ist es ja dann fair. Also nicht, dass ich, nee, genau. Aber hast du auch keinen gehabt, den du mit hättest mitnehmen können? Die waren alle weg. Mein Kumpel war in Spanien, der andere in Italien. Eine Gruppe war in Frankreich, ich war in Salene. Oh. Und dann war ich jetzt noch beim CVJM im Riesenbürger jetzt letzte Woche. Mit dem CVJM gewissermaßen? Ja. Ach, bist du ein christlicher junger Mann? Ja, ne, ja, eher junge, wa? 17 Jahre. Also oder willst du schon sagen, dass ich ein Mann bin? Also dann bist du eigentlich eher CVJJ. Wie? Achso, ja. Naja, wieso? Nee. Naja. Aber es war ganz toll da. Ja. Wie kommt man denn zum CVJM? Na, ich bin halt Protestant, ne? Ja? Und ja, hat man mal davon gehört vom CVJM und dann habe ich mir mal einen Katalog bestellt und da hatten so schöne Reisen drin. Hm? Und dann waren ja quasi junge Christen unter sich im Riesengebirge. Ja, so kann man das sagen, ja. Ja. Haben sie ein Autoradio geklaut in dem Auto, die Außenspiegel haben sie abgeklaut. Also. Das waren aber wahrscheinlich Katholiken im Stand, oder wie? Oder ganz verbohrte Atheisten. Ja, genau, ganz heavy. Du gehst ja, na, wovon gehst du jetzt aus? Eher Katholiken oder eher Atheisten? Ich glaube eher die Katholiken. Wieso? Übel wahrscheinlich, dass wir den Papst nicht anbeten. Und dann haben sie gesagt, nehmen wir mal ein Auto. Warst du denn zum Papstbesuch eigentlich noch in Berlin? Ich war da, ja. Ach, wisst ihr, ich bin ja eigentlich, bin nicht verklemmt, aber war halt ein bisschen andere Vorstellung als andere, so treuemäßig und so, ja. Aber ich fand schon ganz witzig, wie die nackten Leute da rumgelaufen sind, ja. Also, weißt du, wie ich meine? Das fandst du okay. Das war so voll, Rebellion und so fand ich stark, ja. Ja. Ich hab mal den alten Mann da geschockt, obwohl irgendwo ist der ja okay, aber der hat es halt ein bisschen verbohrt, war. Man muss halt so nehmen, wie er ist. Wie kommt man dazu, einen Papst irgendwie okay zu finden? Kritisierst du mich jetzt? Also nee, ich frag dich nur. Also, weil ich so irgendwie jetzt, sagen wir mal, eher so eine Beschreibung finde, die mir doch. Der ist, ne? Aber weißt du das vielleicht? Der Papst? Ja. Weil der ist irgendwie in die 80. Ja, ich finde, der ist fit drauf, ey. Obwohl, man weiß ja nicht, inwiefern er nur ein Machtinstrument ist und überhaupt noch fit denken kann oder. Du, was meinst du jetzt, Machtinstrument in den Händen Gottes? Dass er ferngesteuert ist? Nein. Vom Vatikanstaat. Ach du, die Kirche, ich habe doch alle Illusionen verloren, du. Das ist doch alles nur noch Geschäftsmacherei, genau wie das Gesundheitswesen, echt. Ja. Also. Aber wieso findest du den dann eigentlich echt ganz okay? Der macht einen ganz fitten Eindruck in seinem Alter, aber jetzt weiß man halt nicht, inwiefern er fit ist oder. Aber das meinst du jetzt aber eher so auf dem Level von, sagen wir, Bodybuilding, dass man ihm zutraut, dass er mal 40 Liegestütze hinkriegt? Ich fand, was mich ganz berührt hat, deswegen vielleicht blöd, wie er da halt auf seinem Platz da die ganzen Leute alle gesegnet hat. Also da hatte ich echt Gänsehaut gekriegt, ja. Andererseits, was soll er machen, wa? War vielleicht auch bloß so eine Verlegenheitsgeste, oder? Also ich meine, so viel an Instrumentarium, was er machen kann, steht ihm ja nicht zur Verfügung. Ja, ihm wird es eingefallen sein, hat er mal die Leute gesegnet, oder? Naja, klar, hätte er ein Gitarrensolo spielen sollen. Jimi Hendrix-mäßig. Kommt ja auch irgendwie komisch. Ja, hätte er die vatikanische Hymne spielen. Ey, das war übrigens jetzt ein genialer Bogen von dir, Jimi Hendrix-mäßig. Ja, aber hab ich dir nicht fein getan. Tilly, darf ich dir für deinen Anruf danken? Ja, ich danke dir, dass du mich mal jetzt aufgenommen hast nach 2 Stunden. Und vor allen Dingen für die 2 Worte, Jimi Hendrix? Ja. Okay. Ja? Ciao, der ist eigentlich auch ganz okay, glaube ich. Ciao. To me one more time. You move. Bitte, Janne, schön. Na, Kinder, das war doch Musik zum Munterwerden. Geht nämlich gleich weiter mit dem Nightflight. Die Sendung jetzt ist zu Ende. In der nächsten Woche ist wieder Sprechfunk, Dienstag, 22 Uhr. Thema da wird dann Mut sein. Zumindest die Überschrift. Die Sendung geht über Mut und über Übermut. Und so. Und habt ihr jetzt echt eine Woche Zeit, euch ein paar schicke Sachen auszudenken oder nachzukramen oder im Fremdwörterbuch nachzuschlagen, was wohl subkutan heißen könnte. Okay, tschüss, schöne Woche. Wieder aus, der Boy war mir gehört. Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Nun ist die Welt so trübe, ihr Weg erhält ihn schwer. Nun ist die Welt so trübe, ihr Weg erhält ihn Nightflight mit dem Zilke. Schönen guten Morgen. Wenn für euch noch Nacht ist, umso besser. Herzlich willkommen. 3 Stunden Nightflight liegen vor uns. Los geht's mit FX Twin, ein älteres Album, Selected Ambient Works. Ganz hervorragende CD. Die Frühwerke von FX Twin aus den Jahren 85 bis 92. Die Stück hier, Helios Fan.